Wahlsonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Willkommen. Meine Frau hat vorhin zu mir gesagt, dass sie sich nie von mir scheiden lassen will. Und dann meinte ich zu ihr, soll das eine Drohung sein? Das Dobry wieczór. Das ist ja mal ein interessantes Fakt aus deinem Privatleben zum Einstieg. Das finde ich schön, dass wir uns auch so ein bisschen öffnen. Ach so, Ja. live. Nicht immer nur Artikel, sondern auch mal einen Schwank aus dem Privatleben. Ich habe gestern 4 Bier getrunken und das war großartig. Ich habe 3 Bier getrunken, aber nur kleine. Ja, bei Ein mir waren halbe. isländisches White Ice Ale namens Ein Stück. Ich habe gestern Das kein Bier getrunken und mir tut trotzdem der Kopf weh. Ja. Ja, der Kopf tut uns, glaube ich, allen ein bisschen weh. Wir steigen auch gleich hier mit einem Thema ein, das zu dem Kopfweh nicht wenig beigetragen hat, denke ich. Und zwar geht es um Hanau und den Brief oder das Manifest, das der Attentäter hinterlassen Wollten hat. wir Hanau nicht überspringen? Ja, es ist aber unmöglich, über so ein Thema nicht zu sprechen, auch wenn es eigentlich, ja. Es ist ja auch nicht so sehr die Tat selbst, sondern das Unappetitliche drumherum, glaube ich, worum es dann uns geht, dass wir selber die Tat zutiefst verurteilen, jeder von uns. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, egal, Ja, wie es wir ist den ja leider Rest so, dass sind. öfters irgendwelche Geisteskranken solche schlimmen Aktionen durchführen. Und so wie wir es machen, wir berichten nicht über die Tat selber, aber über die Medienberichterstattung drumherum. Ja, die Polarisierung, beziehungsweise, ja, was sich jeder davon, was sich jeder daraus zieht. Und die Instrumentalisierung, würde ich sagen, genau, die ist ja eigentlich eher interessant. Ja, und hier ist ein interessantes Faktum, was meiner Meinung nach noch nicht genug irgendwie in den Mainstream gedrungen ist und in die Diskussionen der ganzen Geschichte, nämlich dass im November des vergangenen Jahres dieser spätere Attentäter von Hanau einen Brief an die Bundesanwaltschaft geschickt hat, der zu großen Teilen identisch ist mit dem nach der Tat aufgefundenen Manifest. Und was natürlich die Frage aufwirft, warum hat niemand darauf reagiert? Also die Bundesanwaltschaft behauptet, es hätten halt die ganzen menschenfeindlichen Passagen gefehlt. Der hat da ja darüber geschrieben, dass er der Meinung ist, dass gewisse Völker halt ganz von der Erde ausradiert werden müssen, weil die nicht irgendwie Teil dieser tollen neuen Weltordnung sein können. Wie Sturm, ohne. Also ich habe da eigentlich rausgefunden, dass der Typ meinte hier, so, er wird beobachtet und ihm werden Ideen aus dem Kopf rausgezogen und alles von Satanisten kontrolliert. Und der Grund, warum er diesen anderen Völkern und Gruppen da von Leuten den Tod angesagt hat, ist, weil die nämlich verhindern, dass die Menschheit in der Zeit zurückreist, um sich selbst zu vernichten. So, und ja, der Typ ist. Ja, Obex, was du jetzt gesagt hast, klingt für mich aber schwer nach dem Wahlprogramm der AfD. Aber der Typ ist total durch, Mann. Das ist Ja, absolut durch. also Und jetzt haben wir ich gerade habe die mir. Idee von ihm weiter besprochen. Sind wir jetzt alle potenzielle Täter oder was? Ja, ich Nee, meine, er war schon ja. auch, er war schon ein Ausländerfeind, so ziemlich eindeutig, finde Also ich. auf jeden Fall. Also er war definitiv rassistisch. Ich habe sein Manifest gelesen und er war definitiv, hatte der Ich völkisches habe schon gesagt, Gedankengut. rassistisch sein und ein bisschen bekloppt ist ja auch, passt ja auch gut zusammen eigentlich, oder? Ja, das Ding ist, was er an anderen Stellen in seinem Manifest-Manuskript geschrieben hat, ist halt so klassisches Anzeichen von einer paranoiden Psychose. Also er hat geschrieben, dass ihm Gedanken eingegeben werden, dass seine Gedanken gelesen werden, dass Geheimdienste Hollywood unterwandert haben und dass dieselben Geheimdienste seine Gedanken lesen und dann Hollywood den Auftrag geben, bestimmte Serien und Filme nach seinen Gedanken zu drehen. Ja, aber nicht nur das, auch die Aufstellung der Nationalmannschaft und die Besetzung sportlicher Ämter Das war ist ja aber auch auch aus zumindest, seinem Kopf gekommen, also angeblich. mindestens aber Teil so einer Erklärungsstrategie von ihm. Also wenn irgendwie was mit den Mädchen nicht geklappt hat oder so zum Beispiel, da hatte er dann auch so eine Begründung, dass er eben wegen den Geheimdiensten oder so, wegen der Verfolgung da nichts mit Frauen anfangen wollte. Also er hat sich das irgendwie damit auch zurecht begründet, was so passiert in seinem Leben. Und da ist ja, gut, hat auch keinerlei Halt gemacht offensichtlich. Ne? Ich denke mal, so Leute haben schon ein sehr geschlossenes Weltbild. Ja, eben. Ja, und das Problem an solchen. Das geht ja auch nicht anders. Du musst es ja auch abschließend ja vor allen Fremdinterpretationen sozusagen schützen, ne? Das ist ja nötig dann. Deswegen ist es abgeschlossen. Das Problem ist halt aber nicht, dass der Typ eine bestimmte Sprache verwendet oder hört oder sich damit umgibt, sondern dass er nichts weiter in seiner Filterbubble zulässt. Das Problem ist also nicht, dass der Typ jetzt hier irgendwo ein bestimmtes Art von Gedanken hat, sondern dass er eine Filterblase aufgebaut hat und das rauskommt. Opex, das hat nichts mit einer Filterblase zu tun. Der Typ hätte Neuroleptika gebraucht. Ich weiß, ja, aber ich rede nicht direkt von dem Typen. Ich rede davon, dass Leute diesen Fall instrumentalisieren, um zu sagen, hier, Sprache böse, wir müssen Sprache vernichten oder verändern, damit das nicht zu sowas kommt. So, dieser Fall jetzt präzise ist, wie du gesagt hast, eben so ein Sonderfall, so ein richtig krankes Ding. So, aber meine Güte, ey, die Leute instrumentalisieren das, wie es ihnen passt. Und das kotzt mich sowas von an. Ja, vor allem, wenn man das mit anderen Vorgängen vergleicht. Also man könnte ja die ganzen Tweets, die jetzt von den Leuten kommen, wo die AfD verantwortlich gemacht wird, könnte man umdichten auf dem Breitscheidplatz und könnte das alles dem Islam anhängen. Und es gäbe halt einen riesen Aufschrei von wegen Instrumentalisierung, dass man halt das nur nutzt, um seine politische Richtung zu stärken, etc. pp. Ja. Aber ist es völlig in Ordnung, wenn das so Leute wie die Dame hier, die wir hier gerade eingeblendet haben, machen offensichtlich? Wenn man sich jetzt anschaut, den ehemaligen Chef des deutschen Verfassungsschutzes, der in sehr wirren Tweets heute von Pol Pot und Stalin philosophiert hat und gesagt hat, die Linken bilden sich ein, die Täter sind immer nur rechts und er möchte lieber über Linksextremismus reden, dann wundert es mich nicht, dass der deutsche Verfassungsschutz diese rechtsextreme Zellen nicht findet, wenn jemand, der rechtsextreme Narrative benutzt, an der Spitze dieses Verfassungsschutzes steht. Das heißt, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man kann sich offenbar. Frau Strobel, erstens, der Herr Maaßen steht nicht an der Spitze des Verfassungsschutzes. Stand wäre hier die richtige Vergangenheitsform gewesen. Und zweitens bezieht sie sich auf einen Tweet von Hans-Georg Maaßen, der an dem Morgen nach der Tat in Hanau erschienen ist. Und der wiederum bezog sich auf die Aussagen des Journalisten Thilo Jung, der davor in mehreren Tweets behauptet hatte, unter anderem Stalin und Mao seien rechts gewesen und auch die DDR wäre, weil sie ein autoritärer Staat war, als rechts einzuordnen. Dass jetzt dieser Tweet genommen wird, aus dem Zusammenhang gerissen wird und instrumentalisiert wird, wundert mich allerdings bei der Frau Strobel kein bisschen. Ja, und wenn Sprachregelungen im Internet eingeführt werden, ist das nicht repressiv? Und wenn das repressiv ist oder egal, ja, dann ist das nicht, rechts, oder was? Ja. Ja, das ist auch rechts. Weißt du was, ja, die wenn Lösung schlecht ist, wenn schlecht läuft, dann wird es rechts sein. Ja. Ich meine, meinungsmathematisch wird jetzt der Maaßen mit der Tat in Hanau verknüpft, wo ich mir halt auch denke, was soll das? Also wie hätte man, mit welchen Instrumentarien hätte man den Typen denn ausfindig machen können? Er hat einen Brief geschrieben, einen verwirrten, aber wenn wir das Psychiatriegesetz verschärfen wollen, so wie es in Bayern der Fall ist, dann flippt die Linke auch wieder aus und springt im Viereck rum und sagt, man darf doch psychisch kranke Menschen nicht in ein Krankenhaus bringen, um sie zu behandeln. Da werden die nachher noch gesund. Also das wollen sie ja auch nicht. Also ja, oder wenn du den jetzt ab und zu einsperrst, dann ist das für den noch eine Depression. Und das Ding ist ja nicht, dass du nicht mal auch mal du darfst ja schon eigen sein, aber so ein Ding, wie er verfasst hat, das hätte den Leuten auffallen können, aber er wäre in psychiatrische Behandlung gekommen. Die Gesinnung an sich, wie soll man die denn ausfindig machen? Also vom Verfassungsschutz mit absoluter Totalüberwachung von einzelnen. Die Gesinnung ist auch kein Auslöser, glaube ich. Ich habe mir da ein bisschen was angeguckt die Woche über, was Psychologie und sowas und Gewalt angeht. Und es geht um Verbitterung. Die Leute sind verbittert und wissen sich nicht sonst zu helfen. Die sind hoffnungslos, ausweglos, was weiß ich. Ne? Solche Dinge, was eben Verbitterung auslöst. Und dann laufen die amok. Ja, vor allem, wie sollen die Alternative aussehen? Was soll denn die Person dann sagen? Soll die nicht irgendwo kritisch gegenüber Linksextremismus oder? Die soll die Fresse halten, OPEX. Ja, super. Weil sie nicht auf die Leute verlassen, die den Verfassungsschutz leiten. Das ist eine politische Frage, ist eine gesellschaftliche Frage. Wie weit lassen wir zu, dass Leute abgewertet werden in unserer Gesellschaft? Das ist halt auch ein Witz, dass unsere Öffentlich-Rechtlichen nach so einer schwerwiegenden Tat ein Interview mit einer selbsternannten Nazi-Jägerin führen und dann nicht jemanden fragen, der vielleicht irgendwie ein bisschen neutraler und ein bisschen... Nicht öffentlich-rechtlich, Puls, oder? Das ist mir bei dem Maschberger auch aufgefallen. Das ist ein bayerischer Rundfunkpreis. Der hat keinen Psychologen da, keinen Soziologen, kein gar nichts, der das mal erklären könnte, sondern nur den Rechtsextremismusforscher. Ja, und die Frauen, die eben links waren, relativ stark. Also das war auch eine unausgeglichene Runde, sehr unausgeglichen, fand ich. Aber Chris hat das schön markiert hier, die Frau Mark. Akte X. Sagt eigentlich schon alles. So kommt sie, das sind da draußen, die Nazis. I want to believe hängt bei ihr. Mit so einem Bild vom Marsen. Nee, bei ihr hängt I want to listen and believe. Von mir hängt da ganz sicher kein Bild. Ja, aber komm, das kann man doch nicht ernst nehmen. Rechtsextremismus-Expertin außer dem Fußball und Akte X. Marlina Weißband schreibt auf Twitter: Der Attentäter von Hanau verwendete Sprache der Incel-Szene. Ich habe bei der Polizeiakademie in Hamburg bereits darüber gesprochen, wie in der Radikalisierung Einsamkeit, Frauenhass, Antisemitismus und Rassismus zusammenhängen. Gerade in der Incel-Szene. Ja, ich hätte eine Idee. Wir machen ein Lager auf für einsame Leute, dann sind die A unter Kontrolle und B nicht mehr einsam. Dann können die den Druck auch an sich gegenseitig ablasten. Kann das Lager auch ein Feuer haben? Dann ist es ein Lagerfeuer. Das ist auch toll. So, dann ist denen warm. Wir können ja noch Schaufeln geben, da haben die was zu tun. Oh, der Price berichtigt mich gerade, dass das Puls doch irgendwie was österreichisch Privates ist. Das tut mir leid. Das Puls ist eine Sendung vom 1 Festival gewesen auch oder so. Also, aber es gab, es auch, gab Puls. Auch irgendwas von Puls beim Bayerischen Rundfunk, deswegen habe ich das wohl verwechselt. Aber das junge Programm des Bayerischen Rundfunks gibt es halt auch. Aber war in dem Fall nicht das. Ich frage mich vor allen Dingen, was zum Geier hat Marina Weißband an der Polizeiakademie in Hamburg zu suchen? Also, gibt da Kurs, glaube ich. Nein, subversive Unterwanderung und Zersetzung des Rechtsstaates, würde ich behaupten. Also, ich denke mal, das hängt damit zusammen, wie so Leute ihr Brot verdienen. Halt so als semi-bekannte Grünen-Politikerin kannst du wahrscheinlich schon ganz gut Geld damit verdienen, wenn du hier und da Vorträge hältst. Und sie ist ja nun mal nicht als Verdienst der Grünen, aber als Verdienst der Piraten halt schon eine Medienfigur geworden. Also die Julia Schramm hat erzählt, dass sie Kurse, Schulungen gibt bei der Polizei. Ja, das war ja für die Amadeo Antonio. Das ist schon mal her, okay. Ja. Das war ja für die Amadeo-Antonio-Stiftung, bei denen wundert mich gar nichts, aber ich meine, ja, vielleicht ist das ja auch so ein Ding, keine Ahnung. Ja, Frauen sind auf jeden Fall alle Insel-Experten, das ist sowieso vollkommen klar, ja. Warte, Moment, also wenn ich ein Kerl bin und ich bin so ein Frauenexperte, bin ich Sexist? Ja, klar. Aber wenn eine Frau Männerexperte ist, dann ist das hier, wow, so brave and strong und überhaupt nicht irgendwo seltsam und komisch und wir müssen das nicht genauso behandeln, wie wenn Männer sagen. Man braucht das auch nicht empathisch beschreiben oder so, man kann da Radikalisierung, Frauenhass, Antisemitismus schreiben. Sie kennt das halt ganz genau, sie hat da ganz lange recherchiert in der Insel-Szene, sie weiß ganz genau Bescheid. Sie hat vielleicht 3 Artikel gelesen oder so in der Zeitung von irgendwelchen anderen Idioten, die sich irgendwas ausdenken. Ja, wortwörtlich. Also, und ich will einfach nur nicht, dass inkompetente Leute meinen, sie seien kompetenter, als sie sind. Das ist alles. So. Ich habe auch auf den Tweet von der Marina Weißband hin den Podcast, den Insel-Podcast angeschrieben und meinte, brace yourself, there was an Insel attack in Germany. There might be hate coming your direction. Ja, also die Frau Weißband hat übrigens in einer aktuellen Stunde des Instituts für kulturelle Kompetenz an der Polizeiakademie Hamburg einen Vortrag gehalten zum Thema, oder die Veranstaltung war zum Thema der Terroranschlag in Halle, Versuch einer Analyse 3 Monate danach, Ende Januar. Ja, und da hauen die ganzen Verallgemeinerungen raus, ne? Der antisemitische Terroranschlag in Halle durch einen deutschen Täter mit 2 Toten und 2 Verletzten wirkt in Sicherheitskreisen nach. Wir werden mit Begriffen wie Hate Crime, Hate Speech, Internet-Subkultur, Doxing, 4chan, Incel Rebellion, Combat 18 und weiteren konfrontiert. Wie geil. Incel Rebellion und Combat 18 in einem Atemzug. Ja. Tja. Ja. Marco Buschmann auf Twitter schreibt: Mörder von Hanau glaubte an die rechte Mär des großen Austauschs. Das ist der Stoff, aus dem die Hassreden von Höcke und Co. gestrickt sind. Natürlich tötet der Mörder und nicht der Redner. Aber der Redner kann ein Klima schaffen, in dem sich der Mörder zur Tat berufen fühlt. Oder halt auch nicht, weil wir haben auch eine Bibel, in der steht, dass du Sklaven nehmen darfst. Ja. Und wir haben schon lange keine Sklaven mehr. Guck mal, Marco, hier überall fast in jedem Haushalt ist. Und selbst wenn du das versuchst, kannst du dich auf die Art nicht rechtfertigen. Das ist ja genauso. Guck mal, Marco, hier, du hast gerade hier gesagt, woran der glaubt. Also hast du das gerade reproduziert. Also hast du genau dasselbe Klima geschaffen, vor dem du warnst, Marco. Und nur weil du das anerkennst mit diesem Klima, heißt es nicht, dass du es rausgelöst hast mit dem Klima. Also hier, böse, böse, Marco, bestraf dich mal selbst. Hier, komm. Das ist ja, doch eine Gesellschaft. 4000 Likes, 540 Retweets. Keine Ahnung, welche Insights das jetzt sehen könnten. Hm, Marco, ja, vielleicht solltest du lieber die Fresse halten, Alter. Meine Güte, ey. So inkonsistente Weltanschauungen sind das Schlimmste. Meine Fresse. Für mich als älteren Menschen stellt sich dann natürlich auch die Frage, wessen Hassreden waren damals an der RAF schuld und warum hat man die Leute nicht verboten? Zum Beispiel ja diese Studentenbewegung und all das, die da eindeutig Schützenhilfe geleistet haben. Naja, den Duschkamm sind lieber gleich umgelegt, ne? Das nächste Ding ist, in fast jedem Handbuch zu Terror findest du halt, dass Repression Terror in der Regel schlimmer macht. Desto repressiver du als Staat vorgehst, desto schlimmer wird's. Ja, no shit, Alter. No shit. Ja, ich meine, jeder von uns kennt ja auch dieses Gefühl, dass einem langsam dieser ganze Politikblödsinn über den Kopf wächst, die Entwicklung auf der Welt sich zuspitzt, noch so Sachen wie das Coronavirus dazukommen und so. Das ist halt auch, glaube ich, einfach ein Punkt, wie viel kann jemand ertragen oder tragen. Ne? Und die Leute, die halt dann eh schon Bruchstellen in sich tragen, wie eine schizophrene Störung oder eine Neurose oder Psychose, das sind dann halt die, bei denen Snap macht irgendwann. Ja. Und die wirklich schlimmen, nur an dem Punkt, also will ich einhaken, die wirklich schlimm sind, aber die nicht kranken. Also geistig Kranke sind eigentlich keine große Gefahr. Also, nee, schlimm sind dann so Leute wie Andreas Bader oder so, die halt die Lehre wirklich gefressen haben und das wirklich für die Wahrheit halten und sich für im Recht sehen. Ja. Weil das, also der relativiert hier aber auch total seltsame Sachen. So der stellt quasi die Tat schon natürlich eindeutig, wie er sagt, höher. Und das ist ja natürlich hier, natürlich tötet der Mörder und nicht der Redner. Und dann kommt aber dieses Aber. Und das macht alles sein eigenes Argument kaputt. Ich verstehe nicht, was bei ihm im Kopf vor sich geht, um seine eigene Argumentation so zu zerschießen. Ja, also ich habe das hier natürlich mit reingenommen, weil es so meistens nach halt eben eines der krassesten Beispiele war, aber dieses ganze Ding, das ist natürlich die Woche ja überall eigentlich zu hören gewesen wieder. Also meine Frage auf diesen Tweet war halt eben auch, es ist halt so, als würde man sagen, es gab einen islamischen Terroranschlag, wann wird der Islam endlich verboten? Weil das kann man auch alles, herleiten. Und ja, einer meinte dann, ist so, Hassprediger, ja. Und sagen, natürlich ist der Islamist selber schuld, wenn er daran glaubt, aber das steht da ja auch drin, dass die Ungläubigen, dass man da Furcht in die Herzen von denen leiten soll und so, das steht da ja drin. Also von daher kann das natürlich auch ein Klima schaffen, in dem sich solche Mörder zur Tat berufen fühlen. Also das ist mir alles viel zu schwammig. Und man muss auch noch dazu sagen, die Mehrheit des großen Austauschs kann man natürlich verurteilen, diese Begrifflichkeiten oder die Leute, die das weiter erzählen, aber man muss natürlich auch wissen, dass sich die AfD das nicht ausgedacht hat. Ne? Also das ist nicht von denen in die Welt gesetzt. Ja, ich finde, man begegnet dem nicht genug argumentativ, sondern immer nur mit der Ablehnung. Und das reicht dann irgendwie nicht. Das erhöht ja nur den Druck. Chris, du stellst da auch eine falsche Äquivalenz aus, weil der Koran hat ja keine Macht, aber der Höcker hat Macht. Deswegen kann der Höcker Volksverhetzung betreiben, aber der Koran kann das nicht. Ja, aber Mars, guck mal, okay. Das sind auch noch die Hassprediger, die können das dann schon auch. Das passt alles vorne und hinten nicht. Das ist im Endeffekt genauso, wie man früher gesagt hat, hier Videospiele sind für Gewalt verantwortlich, sind wir jetzt einfach noch krasser auf der Ebene von, ja, Sprache sorgt dafür, dass Leute gewaltsam werden. So, nein, das kann ein Faktor sein für Leute, die schon sowieso größere Probleme haben, aber dann ist das Problem nicht die Videospiele, nicht die Musik, nicht die Texte, die sie lesen, sondern halt eben, dass sie sich halt irgendwo einen Schaden halt zugesetzt haben und den nicht auflösen. Mhm. Ich sag mal, wenn es einfach wäre, die Leute so zu überzeugen, dann bräuchte man dann bräuchte man nicht so Rätsel, was man für Werbung macht, wenn man eine Firma hat. Ja. Oder so. Ja, das was mich an den Reaktionen auch sehr erstaunt hat, ist, wie ähnlich die Reaktionen, die jetzt nach Hanau aus der linken Ecke kommen, wie ähnlich die verbal den Reaktionen sind, die kommen, wenn es einen islamistischen Anschlag gibt aus der rechten Ecke. Zum Beispiel, besonders lustig fand ich jemanden, der geschrieben hat, Einzelfälle, alles nur Einzelfälle. Was ja ein absoluter Talking Point der Rechten in Deutschland ist, seit diesen ganzen Messergeschichten und Vergewaltigungen. Und dann kriegst du das 1:1 von einem Linken, der sich dabei auch noch schlau vorkommt, serviert. Und zwei Tweets drunter spricht jemand der Hufeisentheorie die Gültigkeit an. Mhm. Ja. Hast du den Tweet von der Frau Kipping dabei? Nee, habe ich nicht. Die hat ja auch getwittert, dass die Hufeisentheorie müsse jetzt nach Hanau endgültig in den Müll. So, diese Forderungen, mit denen die Leute um die Ecke kommen, die Shisha-Bar-Besitzer haben gefordert, es müsse jetzt endlich Schluss sein mit den Kontrollen in den Shisha-Bars, die wären Rassisten. Jeder will sein Süppchen auf dem Feuer kochen, das widert mich an. So, Overton-Fenster öffnet sich und bewegt sich und verändert sich und wir schauen in Echtzeit gerade zu und so sieht das aus. Und deswegen kann man auch, wenn man das Overton-Fenster kennt, kann man wissen und vorhersagen, was als nächstes kommt. Ja, aber du magst das als die Verschiebung des Oberton-Windows sehen, aber ich sehe das eher als das langsame Abgleiten in so einen Überwachungsstaat. Das ist ja das Verschieben des Overton-Windows. Das ist ja das Resultat davon. Wenn du das Overton-Window verschiebst über solche Zwischenfälle, über solche Situationen, dann profilieren sich Leute als Opfer und dann kannst du denen irgendwann nichts mehr gegen sagen. Sie entfernen sich aus dem Diskurs und dann wird gehandelt. So funktioniert das. Handlungen passieren erst dann, wenn Leute keine Worte mehr verlieren wollen. Wenn Leute reden, dann handeln sie nicht. Naja, solange sie doch reden dürfen. Ja. Halt, ne? Aber stell dir halt mal vor, du gehst mit solchen Ideen in deine soziale Öffentlichkeit oder vielleicht auf die sozialen Medien. Was passiert denn dann mit dir? Du kriegst Druck, du kriegst Gegenrede, dein Arbeitgeber wird angeschrieben, du wirst gekündigt, dein Hund will nichts mehr mit dir zu tun haben, deine Frau lässt sich scheiden. Und dann, also was glauben die, was sozialer Druck hervorbringt? Ja, was an? Also. So, das. Ja. Es ist ein fürchterliches Verbrechen geschehen und alles, was man hört, kann man nur sagen, wir fühlen mit den Angehörigen, die Menschen verloren haben. Es ist unfassbar, dass sowas geschieht und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Herr Gauland, Politiker wie Wolfgang Schäuble oder Annegret Kramp-Karrenbauer sagen, dass solche Taten in einem vergifteten gesellschaftlichen Klima stattfinden, für das auch die AfD verantwortlich ist. Was sagen Sie dazu? Das ist erstens Unsinn und zweitens finde ich es schäbig. Ich habe das von Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Roth gelesen. Ich finde es schäbig, so eine furchtbare Tat zu instrumentalisieren. Alles, was wir wissen, ist, dass das ein völlig geistesverwirrter Mensch ist. Er hat ja auch über Amerika und irgendwelche Vergewaltigungsszenen paraphrasiert. Von daher finde ich es, ich sag's nochmal, schäbig, wenn so etwas instrumentalisiert wird, um gegen politische Konkurrenten vorzugehen. Herr Gauland, es ist ja nicht nur Frau Kramp-Karrenbauer, auch Herr Korte hat heute gesagt, dass Ihre Reden im Bundestag, er hat, glaube ich, gesagt, Humus sind für solche Taten. Und das sind ja Worte auch gefallen aus Ihrer Fraktion von Messermännern, Kopftuchmädchen. Wie ordnen Sie das? Was hat das damit zu tun? Entschuldigung. Hier handelt es sich um einen verwirrten Menschen, der wahrscheinlich diese Reden, von denen Sie gerade sprechen, noch nicht mal gehört hat. Was soll das also? Was sollen da Verbindungen, die gar nichts damit zu tun haben? Ich kann nun mal in einen Menschen nicht reingucken. Ich frage mich auch, weshalb er nicht, offensichtlich hat er ja irgendwelche Leute angezeigt, weil sie ihn verfolgt haben. Das heißt, das muss ja schon auffällig gewesen sein. Das hat bestimmt nichts mit Bundestagsreden zu tun. Wie ist es eine Verharmlosung, wenn man diese Menschen immer sofort als irre bezeichnet? Es ist ja letztlich ein Anschlag. Das hat nichts mit Verharmlosung zu tun. Wenn ich mir die Statements angucke, oder anhöre, die er von sich gegeben hat, dann ist es ein völlig geistig verwirrter Mensch. Da kann ich doch nicht in irgendeiner Weise darüber rechten und sagen, ja, das ist aber politisch motiviert. Im Moment ist es ein Kranker, ein Irrer, der nicht in dieser Gesellschaft frei rumlaufen sollte. Da haben Sie völlig recht. Der Generalbundesanwalt hat ja gesprochen von einem zutiefst rassistischen Motiv. Warum nimmt die AfD eigentlich das Wort Rassismus in diesem Fall nicht? Das kann schon sein, dass es ein zutiefst rassistisches Motiv ist. Ich habe da gar nichts zu erwidern. Das kann sein, aber es folgt offensichtlich an einer völlig kranken Geisteshaltung. Und dann werden wir sehen, was die Motive sind. Ich habe das vom Generalbundesanwalt gelesen. Warum soll ich das nicht in den Mund nehmen? Bei jemandem Rassismus in der Form ist natürlich auch geisteskrank. Ist doch völlig klar. Eine Frage noch zu der Verrohung der Sprache, vielleicht auch im Netz, weil das auch gerade ein großes Thema ist. Inwieweit blicken Sie mit Sorge auch auf Verrohung der Sprache im Internet? Und inwieweit könnte es auch sein, dass solche doch mutmaßlich rechtsextremen Straftaten... Ist das eine Verrohung, wenn einer sagt, irgendwie Unvolkung? ...dann in die Tat umgesetzt. Ist das schon eine wirkliche Verrohung, wenn ich sage, ich befürchte eine Unvolkung oder so? Oder ist das irgendwie... Guck mal, du hast jetzt gerade das Wort schon zweimal gesagt. Ja. Niemand ist gestorben. Aber alle wurden umgefolgt. Ja, aber meine Sprache kann ja trotzdem verroht sein, sozusagen. Ja, aber ich meine, ich finde auch diese Formulierung halt der Frage so lustig. Ja, es wird jetzt hier darüber geredet. Ja, von euch. Von euch wird da viel drüber geredet. Von den anderen Parteien wird da viel drüber geredet. Das Ding ist halt, in totalitären Staatssystemen hast du eben nicht eine Verrohung von Sprache, die halt eben stattfinden kann, weil dir alles vordiktiert wird. In so einem idealen Albtraumstaat. Ja? So, da bitteschön. Da hast du keine Verrohung der Sprache, da hast du überhaupt keine andere Sprache, die nicht gesellschaftlich irgendwo staatlich sanktioniert ist. Bitteschön. Ja, das Persönliche ist politisch, alles prima. Ja, aber wir haben uns hier gesellschaftlich dazu entschieden, besser zu sein und aus Fehlern zu lernen und somit freiheitlich demokratisch zu sein. Das bedeutet, dass wir den Leuten halt ihre Gefühle, die sie haben, auch dann zeigen lassen und es ihnen erlauben, Sprache zu verwenden, die eben verroht ist. Das ist notwendig. Ja, wenn du Gefühle ansprichst, das ist ja eh so eine Sache. Also da wird ja dann so ein Kerl, der so ein Ding baut, dem werden ja eben nur negative Eigenschaften nachgesagt und nicht irgendwelche verständnisvollen überhaupt versucht oder so, dass man mal Verständnis hat oder sowas dafür. Überhaupt sich reinzudenken. Natürlich nicht Verständnis für so eine Tat, das ist schon klar. Ne? Das nächste Ding ist, weißt du, wenn ich Verrohung der Sprache höre, dann denke ich mir auch immer an die Medien, die zum Teil halt auch den Irakkrieg herbeigeschrieben haben. Und dann denke ich mir, es sind wesentlich mehr Menschen gestorben, als das irgendwelche politischen Schlagwörter. Und die sollen jetzt innerhalb vom Land zur großen Krise führen. Oder eine Kanzlerin sagt, es gibt keine Alternative. Also ja, ist das dann nicht auch Verrohung? Also ist sozusagen die Verrohung liegt dann an deinem Standpunkt. Vor allem ist Sprache immer so ein Ding von, das braucht Interpretation. Und es ist immer eine Menge an Interpretationsmöglichkeiten, wie du was gewicht technisch sehr gut erschlossen, dass es sich Alternative für Deutsch gibt. Genannt hat, weil ja dieses, es gibt keine Alternative, ein politisches Schlagwort von der Elite ist. Also ich, Ja, wenn die Sprache roh ist, dann koch sie doch einfach fertig. Ja. Das kann so sein, das kann ich gar nicht bestreiten. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich mich in dem Bereich überhaupt nicht aufhalte. Aber ja, es gibt eine Verrohung. Es gibt leider eine Verrohung in unserer Gesellschaft, bei der das Netz heute halt nur Ausdruck ist. Denken Sie an die Angriffe auf Polizisten, auf Helfer bei Unfällen. Wir müssen uns in der Tat alle überlegen, ob unsere Gesellschaft noch eine humane Gesellschaft ist, da haben Sie völlig recht. Nur man soll nicht alles durcheinander bringen. Die Verrohung der Gesellschaft ist das eine. Wenn es um eine kranke Person geht, ist das etwas anderes. Denn der folgt anderen uns unbekannten Antrieben und nicht jetzt, sagen wir mal, der Verrohung im Netz. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man nicht vermengen sollte. Also dass das nur im Netz stattfindet oder nicht nur im Netz stattfindet, das würde ich auch recht geben. Das gibt es eben auch außerhalb des Netzes. Und im Gegenteil, je mehr man da drückt im Netz, desto mehr wird das dann nach außen auch gedrückt werden, denke ich mal. Vor allem auch der Punkt von Gauland. Aber wenn das auch außerhalb vom Netz stattfindet, warum sind dann die Kriminalitätsstatistiken, warum heißt es da dann immer, dass die weiter runtergehen und weiter runtergehen. Dann muss man den Netz noch ein bisschen mehr drücken, dann ploppt das schon wieder. Also, außerdem, Hassrede ist im wahren Leben nicht so wirkungsreich oder so, ich weiß es nicht. Ich finde es halt nur lustig, dass wir hören immer mehr darüber, wie viel Hassrede im Internet vorhanden ist. Gleichzeitig hören wir von den Medien, dass die Kriminalitätsrate immer weiter runtergeht. Sehr merkwürdig. Also, wenn der Typ jetzt seinen Amoklauf begangen hätte und er hätte kein Manifest geschrieben und es wären keine rassistischen Begriffe drin gewesen, wenn er eins geschrieben hätte, sondern er hätte es gemacht aus Liebe zu den Menschen, aus Toleranz, für eine bessere Welt. Weißt du, so da, bitteschön, da hast du überhaupt keine Verrohung und der Typ geht trotzdem hin und macht so einen Scheiß. So, meine Güte, Alter, lernt doch bitte mal den Unterschied. Ja, aber er hat ja das nicht gemacht. Die da von Beatrix von Storch von der AfD erhoben wird, unter anderem darüber möchte ich nun sprechen mit Professor Christian Pfeiffer, dem Kriminologen, der uns aus Hannover zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Professor Pfeiffer. Hallo, Herr Fittkopf. Also, greifen wir das mal auf, was Frau von Storch fordert. Sie sagt, da muss es Konsequenzen geben, weil es hat ja offenbar ein Schreiben gegeben oder vielleicht sogar mehrere Schreiben von dem späteren Attentäter an die Behörden. Wie sehen Sie diese Forderung? Ein reines Ablenkungsmanöver, was hier Frau von Storch inszeniert. Es gibt eine systematische Untersuchung, welchen Beitrag die AfD zu dem Ganzen leistet. Moment mal, Christian, beantworte doch vielleicht die Frage, die er dir gestellt hat, anstatt einfach dein vorkonstruiertes Meinungskonstrukt rauszuholen. Wo ist das denn ab? Du machst ein Ablenkungsmanöver, jetzt gerade. Der fragt dich nach dem Versagen der Staatsanwaltschaft und du sagst, nee, aber eine Studie zeigt. Ja, systematisch vor allen Dingen. Wer weiß das ganz genau. Der Typ, der kann es herausfinden, was kein Mensch sagen kann. Das ist nicht systematisch, aber die Studie übrigens. Der weiß das. Der weiß das, was kein Mensch sagen kann. Kein Mensch kann sagen, wie groß der Anteil daran ist. Kein Mensch. Aber Herr Pfeiffer weiß das schon wieder. Thomas Hestermann und eine Kollegin haben gemeinsam 242 Presseerklärungen zur Gewaltkriminalität, die von der AfD ausgegangen sind, von Bundestagsfraktionen oder Landtagsfraktionen analysiert. Und dann kommt raus, wenn sie über Gewalt berichten und können sagen, woher der Tatverdächtige kommt, dann berichten sie zu 95% über Ausländer. Die fünf Deutschen. Und machen das die Linken anders? Machen das die Linken anders, Christian? Willst du mir jetzt erzählen, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal, dass Parteien eher über die Kriminalität berichten, die ihrem Programm Recht gibt, sozusagen? Es ist so lächerlich, echt. Was für ein Niveau, glaubst du, haben die Leute, die Phoenix gucken? Glaubst du, das sind Kindergartenkinder oder Vorschule oder so? Sind dann Deutsche mit irakischem Hintergrund. Wenn sie dann genauer auffächern, dann berichten sie in 47 Fällen von 100 Fällen von Flüchtlingen aus Irak und so weiter. Sie richten. Die haben die alle dazu gezwungen, dass sie diese Kriminalität machen, damit sie dann darüber berichten können, oder was? Ja, nee, die hatten keine Wahl. Die kommen hierher und hier ist so das Klima so verroht. Aber ja. Das ist doch sowieso, das ist ja das, was jetzt auch zementiert werden soll, meiner Meinung nach. Der Unterschied zwischen dem Toten durch Islamisten und dem Toten durch jemanden, der rechte Gedanken hatte. Das eine ist ganz schrecklich und schlimm und das andere ist tragisch, aber da kann man irgendwie nichts dran machen. Fisch und das reden. Und wenn wir das thematisieren, dann wird der andere. Die rassistische Gesellschaft ist das ja auch nur. Die rassistische Gesellschaft, die Leute ja nur in die Ecke da drängt und so. Und dann nach Hanau habe ich jetzt zum Beispiel von Quattromilf Tweets gesehen, wo sie gesagt hat: Oh Gott, wir fürchten uns jeden Tag vor sowas wie Hanau. Wir müssen damit rechnen, erschossen zu werden und so weiter und so fort. Wir haben Angst. Die Leute hatten auch Angst nach dem Breitscheidplatz. Was ist denn passiert, wenn sie diese Angst geäußert haben? Ist denen. Haben die auch Christian Pfeiffer gehabt, der dann ihre Sache vertreten hat oder so? Oder hieß es da einfach, das sind besorgte Bürger mit Anführungsstrichen oder gleich Nazis? Ja, ne? Und wenn ich dann hinkomme und sage, ja, mehr Leute sterben an Autounfällen als hier in Hanau, ja, dann, böse. Argumentum ad Fischgrätum. Das muss der Fokus ausschließlich bei der Gewalt auf die Ausländer, obwohl nur 6% der Tatverdächtigen tatsächlich aus diesen Flüchtlingsländern kommen. Also die AfD ist systematisch. Oh, das ist jetzt aber schon sehr speziell. Das ist jetzt aber schon sehr speziell. Aber du hast doch gemerkt, was jemand wieder gut geframed. Du hast doch gemerkt, was er gemacht hat. Er hat im ersten Nebensatz von Ausländer gesprochen, Und dann gesagt, aber es sind nur 6%, die aus den Flüchtlingsländern kommen. Sehr schöne Worte, Herr Pfeiffer, aber leider durchsichtig. Ja, Herr Pfeiffer, das radikalisiert und verändert das Klima auch hier. Das ist auch nicht gut. Du solltest mal bitte bessere Worte verwenden hier. Angst vor den Flüchtlingen zu schüren, indem sie völlig verzerrt ein Bild vermitteln, als ob die gesamte Gewaltkriminalität ausgeht von den Ausländern. Das ist unverantwortlich und hat seine Konsequenzen. Ja, so viel zur geistigen Mittäterschaft. Selbst jemand von der AfD würde sich nicht zu der Aussage versteigen, alle Gewaltkriminalität in Deutschland geht von Ausländern aus. Also ja, das, Strohmänner. Das ist das, was wir verstehen, verstehst du? Die Leute werden ja nicht nur von außen manipuliert und nicht von außen irgendwo hier verändert in ihrer Position. Und das Framing kommt nicht nur von außen, sondern wird von innen auch noch kognitiv verarbeitet. Das ist so, wie Sprache funktioniert, weißt du? Also die Leute sollten mal irgendwie Sprachwissenschaftskurs, Grundstufe, Einführung machen, Mann. Der AfD, Herr Professor Pfeiffer, wir haben heute am späten Vormittag erfahren, dass es sich bei dem Täter von Hanau mutmaßlich um einen Einzeltäter gehandelt hat, der mutmaßlich gar keinen Kontakt mit anderen gehabt hat oder nicht über die Tat vorher mit anderen gesprochen hat. Ist das jetzt ein sich verschärfendes Phänomen, diese Einzeltäter, die sich irgendwie im Netz radikalisieren und dann zuschlagen? Wir wissen es noch nicht genau. Ich habe mit großem Respekt zugehört, was die Polizei alles noch klären muss. Und dazu gehört auch die Frage, hat er doch irgendwo Kontakte gehabt? Noch ist das offen, ob er wirklich allein gehandelt hat. Im Übrigen, die Tatsache, dass er psychotisch krank war, die hat nur dazu geführt, dass man seine Briefe, seine Texte nicht ernst genommen hat. Ich kriege laufend Mails von psychisch gestörten Menschen, die Bedrohungen sehen, die nicht real sind. Die mich als Experten ins Fernsehen einladen wollen. Zu allen möglichen Themen, zu denen ich eigentlich, oh Gott, der Mann, der verfolgt mich seit den, ich weiß nicht, seit den späten 80ern, glaube ich. Hat er damit angefangen, Videospiele zu diffamieren. Oh. Man kann nicht jeden gleich verdächtigen, dass er ein potenzieller Terrorist ist. Mhm. Nein, Frau von Storch lenkt nur ab mit diesem Hinweis, man hätte schon vorher gewusst, dass er psychisch krank ist. Ja, ich würde jetzt gerne mal wegkommen von Frau von Storch und hinkommen zu dem, was die verantwortlichen Politiker in Berlin ja jetzt diskutiert haben. Sie haben ja das sich angeschaut. Christine Lambrecht hat gesagt, die Justizministerin, nun müssen auch die Waffengesetze, die ja schon verschärft worden sind, nochmal auf den Prüfstand. Ist das die richtige Vorgehensweise aus Ihrer Sicht, Herr Professor Pfeiffer, dass man jetzt versucht, tatsächlich da noch mal zu verschärfen? Ja, ich muss mir das mittlerweile echt so vorstellen, dass sie da in so eine Schüssel greifen und dann das rausziehen, was sie da zufällig gerade rausgezogen haben. Ja, wir müssen jetzt das Waffenrecht verschärfen. Ja. Nun, aber ich finde, das ist schon ein ganz interessanter Punkt, weil, wie es ja vorhin im Spiegelartikel auch erwähnt wurde, er hatte ja einen Sportschützenschein und der Brief, der dort eingegangen war, hatte zwar keine Gewaltdrohung, aber er hatte eine sehr verwirrte Sprache. Und dass da die Behörden sagen, okay, da ist jetzt keine direkte Gefahr, da müssen wir nicht direkt tätig werden, ist eine Sache. Aber dass sie da nicht den zuständigen Behörden, die den Waffenschein ausgegeben haben, mal gesagt haben, hier, überprüf den mal oder lass den mal die Prüfung wiederholen oder sowas. Das finde ich ehrlich gesagt seltsam. Das hätte passieren müssen und vielleicht hätte diese Kleinigkeit diese schlimme Tat verhindern können. Ja. Naja, ich meine, die Entscheidung ist der wichtigste Schritt und dafür kann man sich besorgen. Das ist der Typ in Halle ja gezeigt, ne? Ja, aber der Typ war, also der hatte keinen Waffenschein, der hatte eine Waffenbesitzkarte. Aber ich finde, wenn mir jemand schreibt, hier, ich werde von Geheimdiensten überwacht und ich habe Pläne für die Welt irgendwie, um sie zu verändern, dann finde ich, sollte es einen Automatismus geben, der danach schaut, ob solche Personen eine Waffenbesitzkarte haben oder noch schlimmer einen Waffenschein. Und wenn ja, dann sollte man eine Prüfung durchführen, ob das denn sinnvoll ist. Ja, ich bin immer vorsichtig. Es sollte immer einen gewissen Ermessensspielraum geben. Aber wie ich ja gesagt habe, die sind wahrscheinlich einfach so mit Arbeit überlastet gewesen, dass sie das so niedrig priorisiert haben, dass es halt, ja, schade, ne? Muss man noch genauer hinschauen. Schade. Das Ding, was ich nochmal herausstellen möchte, ist, er hat nicht gesagt überwacht, sondern seine Gedanken werden gelesen. Gedanken lesen und Überwachung, finde ich, sind nochmal zwei Paar Stiefel. Jeder kennt die Snowden-Leaks etc. bla bla, ich werde abgehört, tralala. Ja, die auch gesagt, aber die können von dem, ja. von dem zu jemand liest meine Gedanken und manipuliert meinen Verstand, ist nochmal, finde ich, ein krasser Schritt, der auch einem Laie auffällig werden könnte. Also wenn man manipuliert ist, dann hat man ja praktisch auch gar keine Verantwortung für das, was man tut. Vielleicht hat denen das auch geholfen, die Tat dann zu begehen oder so. Oder müssten jetzt andere Maßnahmen ergriffen werden? Betrachten wir nüchtern die Zahlen. Seit 1996 haben wir einen Rückgang der Schusswaffentötungen in Deutschland um 83%. Keine Rede davon, dass bei uns die Dinge aus dem Ruder gelaufen wären. Nein, unser Waffenrecht ist sehr gut strukturiert. Die Polizei ist hinterher. Ich gebe zu, wir haben zu vielen großzügig den Zugang zu Waffen ermöglicht. Und jetzt, wo die Reichsbürger plötzlich ein Thema werden, merkt man, die haben ja alle Waffen. Woher dann das? Naja, sie haben es auch irgendweise geschafft, legal an Waffen ranzukommen. Von daher ist die Praxis der Umsetzung des Gesetzes zu kritisieren. Aber das Gesetz selber halte ich für sehr gründlich. Ja, nun, man kann halt nicht für alles Gesinnungsprüfungen machen oder so. Ne? Gesinnungsprüfungen sind eben nicht vorgesehen. Wieso kann man nicht? Und das Ding ist, ich will das nochmal rausstellen, Reichsbürger, das ist eine Verschwörungstheorie, okay? Das könnte auch ein Alarmzeichen sein, aber meine Gedanken werden gelesen und mein Verstand wird manipuliert. Das ist eine andere Ebene. Das ist was anderes wie eine Verschwörungstheorie, okay, zu sagen, 9-11 didn't happen oder ja, sowas. Eben, ich verstehe. Also das ist... Ja. Epstein didn't kill himself. Und wie ist das denn mit diesen, wir hören ja in letzter Zeit so viel über kriminelle Clans. Haben die alle Waffenbesitz? Karten? Hat das irgendein das organisierte Verbrechen? Haben die alle Waffenbesitzkarten, Christian? Stimmt, ja klar, ja, die stehen ja schlangenweise an, ja klar. Sie eine Waffe haben. Hier, Abel, ja, hier, du hast schon absolut recht, das ist eine ganz andere Ebene, aber hier ist so ein kleiner Trick, wir ändern einfach den Kontext so um, bis er uns passt und alles, was wir wollen, lassen wir weg, wir fügen Neues hinzu und schneiden es so, wie es uns passt und dann haben wir es. Ist doch korrekt, oder? Auf jeden Fall. Gut. Vernünftig. Also jenseits der Waffengesetze und vielleicht jenseits der AfD, es gibt ja tatsächlich in den letzten Jahren so etwas wie eine Verschärfung des politischen, des öffentlichen Diskurses. Sie können wahrscheinlich auch als Kriminologe ein Liedchen davon singen, welche Mails Sie erhalten, wenn Sie sich öffentlich äußern. Wir auch hier bei Phoenix, selbstverständlich auch im Zuge der Berichterstattung. Wie kann man versuchen, dieses Problem anzugehen? Wie kann man sozusagen gesellschaftliche Kommunikation so organisieren, dass wir in den Vordergrund gestellt wird in Zukunft. Kicher. Ich glaube nicht, dass man den Leuten vorschreiben kann, wie sie kommunizieren. Ja, vor allem kann man das Land nicht bis zur Bewusstlosigkeit spalten in gut und böse, rassistisch und nicht rassistisch, Zivilgesellschaft und Pack oder irgendwas und sich dann hinterher wundern, wenn es scheiße ist im Land. Dass wir in den Vordergrund stellen, finde ich auch gut. Ja. Ja, aber dass wir und auf der anderen Seite sie, ne? Wie bei der Amadeo Antonio Stiftung. Unser Wir und deren Sie. Oh Gott. Das ist das größte Problem, dass sich unser Kommunikationsklima durch die anonymen Hassmails drastisch verändert hat und dass das Ängste schürt. Ja, von daher ist das Eigentliche gar nicht leistbar, allein in Deutschland. Da braucht man eine internationale Vereinbarung, dass man das Internet so strukturiert. Jeder kann dort durchaus seine Meinung sagen. Bitte aber wenn nicht. Er beleidigt, Falsch. Wenn er angreift, wenn er Hassmails schickt, dann muss es verortbar sein, wer das war. Er muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich kriege eine Hassmail nach der anderen, wenn ich öffentlich. Was? Wir wollen. Stalin, ja, er fällt gerade, ob wir bitte einmal China-Internet haben. Ja. Das, was er gesagt hat. Weißt du, so, also ich habe bei mir in der Familie Leute, die Stalin kritisiert haben und dann die gesamte Familie gebrandmarkt wurde als Staatsverräter hier. Möchtest du bitte auch da sagen, das ist Verantwortung oder geht es dir da schon zu weit? Verrohst du nicht weiter gerade das Klima? So, was ist denn das für eine Sprache, die du verwendest hier, ne? Hier, ja, Christian. Wir brauchen internationale Regelungen, um die. Internationale Regelungen, um die Anonymität abzuschaffen. Läuft beim Hasser ein, Alter. Was willst du von mir? Wenn ich irgendwas Kritisches sage und immer wieder stellt die Polizei das Verfahren ein, weil sie keine Handhabe hat, keine Möglichkeit hat, an die Quelle ranzukommen, weil sich die Leute zum Beispiel anonym hinter einer österreichischen Firma verstecken und die verdient Geld damit, dass sie Hassbriefe Morddrohungen an mich und andere Menschen verkauft. Also sie kriegt Geld dafür, dass ich dann anonym mit Absender Anonymous, das ist eine österreichische Firma, mir dann Morddrohungen zuleitet. So etwas kann man unterbinden. Da ist der österreichische Justizminister gefragt, dass das verhindert wird. Also da muss sich möglicherweise auf der internationalen Ebene etwas verändern. Professor Christian Pfeiffer war das, der Kriminologe aus Hannover. Vielen Dank dafür und danke für Ihre Zeit. Also da ist dann die Plattform verantwortlich. Wenn es danach geht, müsste man ja YouTube und Facebook und so alles abschalten, ne, eigentlich. Ich denke, für den Pfeiffer ist eher Hannover verantwortlich. Und dann in der das ist nicht differenziert genug hier. Jetzt muss ich aber mal einschreiten hier. Nicht alle Christians aus Hannover sind Pfeifers, ja. Ja, aber immer über die Frankfurter Schule ablästern, ne? Ja, ist ja auch so. Merkst du was? Rettel dich mal. Oh Gott, jetzt richtig low-hanging. Oh, oder das was? Ist aber schmerzhaft bestimmt. Ne? Oh, nicht den Augen. Lübke Halle-Hanau wird rechter Terror verharmlost. Der Mordanschlag an CDU-Politiker Walter Lübcke, der Angriff auf eine Synagoge in Halle, jetzt 11 Tote in Hanau, darunter der Täter selber. Die Frage, ist wird rechter Terror verharmlost, finde ich. Kurz gefragt, ist das denn schon, ist das eindeutig, das mit dem Lübcke, dass es auch rechtsmotiviert war? Weiß ich nicht genau. Ja, absolut eindeutig. Ich denke schon, ja. Okay. Absolut. Also. Ja. Da schon relativ absurd. Antwort: Ja, in der Tat. Wenn das alles Linke gewesen wären oder wenn das alles Islamisten gewesen wären, dann hätten wir hier schon, dann hätten wir hier wie in Italien gepanzerte Fahrzeuge in den Straßen und überall stehende Polizisten mit Sturmgewehren. Augstein, wenn das alles Islamisten gewesen wären, wollen wir mal zusammenzählen: Breitscheidplatz, Kandel, Köthen, Wiesbaden, Würzburg, Ansberg oder wie das hieß, Ansberg, keine Ahnung, aber ich glaube, wir kommen da auch auf eine ganz gute Zahl. Und das jetzt hier alles so wegzuwischen und zu sagen, jaha, aber das ist schon, du zeigst dich echt von deiner besten Seite gerade und die ist weit links. Ja, du Marv, der kann ich nicht hören, Video. Das Ding ist, islamistischer Terror, der richtet sich ja nicht allein gegen Deutschland isoliert, sondern halt gegen den Westen. Und dann kann man halt sowas wie Paris, Charlie Hebdo, Nizza mit dazu rechnen und dort sind halt die Zahlen relativ hoch. Also das darf man nicht vergessen. Zwei Zellen die Woche ausgehoben werden oder sowas, ne? In Europa. Ja, ist immer so eine Zahl. Pro Tag. Dadurch, dass das Rechte sind, sagt man, na ja, die Erzählung brauchen sie. Ich finde jetzt, also ist ja eine ernste Sendung zu einem sehr ernsten Thema. Und darum will ich jetzt nicht gleich irgendwie polemisch werden. Aber haben Sie nicht das Gefühl, Sie benutzen diesen Anschlag jetzt, um endlich was behaupten zu können, was Sie in keiner Weise belegen können? Natürlich gab es einen riesengroßen Aufruhr, Empörung, Trauer, Wut, als meinetwegen ein Islamist. So ewig lange ist es noch nicht her. So weit von hier in Berlin war es nicht weg. In den Weihnachtsmarkt gefahren ist, 2016. Und natürlich wurde dann ganz viel über Islamismus geredet und man hat versucht, oder die ganzen Behörden haben versucht, da mehr reinzuleuchten, zu gucken, was passiert in Moscheen etc. Und genauso ist es mit Herrn Lübcke nach Halle, nach Hanau und auch davor schon gewesen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas verharmlost wird. Nach diesem Anschlag, Amoklauf, Attentat, Rechtsextremismus. Ich bin der Meinung, es wird komplett übertrieben. Also gerade dieses Walter-Lübcke-Ding. Wie oft haben wir hier schon gehört, diese Sache von wegen, ja, kann es ja keiner mehr erzählen, dass man im Internet nicht alles irgendwie reglementieren soll, weil Walter-Lübcke. Punkt. So nach dem Motto, ja, wir wissen ja jetzt, dass irgendwie Worte zu Gewalt führen bei Walter-Lübcke. Auch Sachen, die kein Mensch beweisen kann, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Und dieser Täter war ja auch jemand, der mit der rechten Szene schon in Kontakt war und deswegen da auch, solche Leute brauchen keine komischen Kommentare im Internet, das brauchen die überhaupt gar nicht, um da auf ihre Ideen zu kommen. Also extremen, meinetwegen auch verwirrten Kerls, können wir gleich noch dazu kommen, ist jetzt die gesamte politische Elite dahin gefahren und hat sich solidarisch gezeigt, hat ihre Betroffenheit Ausdruck verliehen. Ich glaube diesen Leuten, ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Interesse hat, das zu verharmlosen. Die Verharmlosung besteht darin, Sie dass, müssen jetzt auf den Begriff Verharmlosung bleiben, den haben Sie in den Raum gestellt. Lieber Herr Blome, ich reagiere gerade doch auf das, was Sie gesagt haben. Die Verharmlosung besteht darin, ich definiere Ihnen jetzt, warum ich finde, dass es sich tatsächlich um eine systematische Verharmlosung handelt. Die Verharmlosung besteht darin, dass wir jeden dieser Fälle immer als Einzelfall behandeln und dann auch immer gleich sagen, es ist ein Einzeltäter, ein Einzelfall und um mal die schreckliche Beatrix von Storch aus einem ganz anderen Zusammenhang zu zitieren, nichts hat mit nichts zu tun. Das also genau das Gleiche, was jedes Mal passiert, wenn es islamistische Anschläge gibt. Jedes Mal. Ja. Ja. Ist hier aber meiner Meinung nach, und das, da ist offenbar hier ein Dissens zwischen uns, keine Ahnung, weiß ich nicht, meiner Meinung nach gibt es eben schon einen systematischen Zusammenhang zwischen diesen Zahlen. Ich meine, Sie müssen sich Sie müssen sich reintun, dass wir in den vergangenen neun Monaten sind insgesamt 13 Leute umgebracht worden von Tätern mit rechtem Hintergrund. Ja. Wissen Sie, wie viel die gesamte RAF in ihrer ganzen Geschichte umgebracht hat? Weil wenn das so weitergeht, dann überholen die Rechten die RAF. Ja, auch vorausrechnen, ne? Das ist immer beliebt. Gott, ist das widerwärtig. Ja. Ja, geil. Das nächste Ding ist halt ein islamistischer Terror, der hat halt meist internationales Unterstützernetzwerk. Und die RAF hatte die Sowjetunion im Nacken. Und die DDR. Wurden die Leute im Libanon ausgebildet, die DDR. Das ist nochmal was anderes wie ein Neonazi, der kein Staat, keine Unterstützung wenn hat. Wenn wir das richtig vergleichen wollten, müssten wir ja auch eigentlich deutsche Menschen christlichen Glaubens haben, die nach Saudi-Arabien auswandern und dort nach einer Zeit anfangen, Schweinefleisch und Bier zu fordern und wenn sie das nicht kriegen, sich dann da irgendwo in die Luft sprengen. Das wäre ein echtes Äquivalent. Ja. Und ich würde jetzt dem Typen gerne hingehen und sagen, ja, aber hier, mehr Menschen sterben jedes Jahr an Erkältung. Und ich habe die Tage ja auch mit der RAF auf Twitter argumentiert, wenn mir jemand kam mit, ja, die Rechten, dann habe ich gesagt, was ist mit der RAF? Und da habe ich wirklich von Leuten dann gesagt bekommen, ich soll mit dem uralten Scheiß aufhören, das wäre ja schon praktisch, das hätte jetzt mit der Diskussion gar nichts zu tun, wir reden jetzt über jetzt. Genau. Aber ja. Im nächsten Satz heißt es dann wieder, eure Großeltern waren aber die Nazis. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, selbst 9-11 ist im scheiß Hamburg geplant worden. Also. Warst du dabei oder was? Ja. Ich war damals schon am Leben. Das meinst. Abstrus. Aber das unser Diskurslevel ist abstrus niedrig dafür, was hier eigentlich los ist in diesem Land. Woran liegt das denn? Das denke ich mir zu diesem ganzen Islamismus-Kram auch immer. Du definierst einfach nur die Ebene, auf die du sein willst und rausgehen willst zum Reden. Ja, so deinen eigenen Narrativ definierst du als super hohe Top-Level-Ebene, so IQ 100, ne? So und alles drunter, das ist so Low-IQ-Zeug. Das ist alles. Ja, eindimensional ist das sogar auffällig. Ich nochmal so eine Panik brauchen, die es rund um die RAF gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob der Staat damals so smart, so clever und so gelassen vor allen Dingen reagiert hat, wie er vielleicht hätte reagieren sollen, ist geschichtlich, historische Betrachtung, können wir auch ad acta legen. Aber das ist auch nicht, aber dann nehmen wir nochmal einen Zwischengedanken dazu. Die Frage, ist es eine rechte Struktur im Sinne einer, schwer vergleichbar, aber nehmen wir es jetzt, RAF. Also gibt es eine Kommandozentrale, gibt es Ausläufe, gibt es die erste, die zweite, die dritte Generation? Da lautet die Antwort bis dato, nein. Es gab die NSU, das war eine Struktur, die hat gemordet wie eine Struktur, die hatte ein Refugium, Pläne, Hilfe, Helfer, Zuträger, ich weiß nicht was, das war eine Struktur, viel zu spät erkannt, skandalös spät erkannt. Da war, zumindest was diesen Fall angeht, die Verfassungsschützer, die Polizei, auf dem rechten Auge blind, zumindest haben sie es nicht gesehen. Aber hier ergibt sich die Struktur an bei Ihnen. Das ist doch interessant. Lass uns darüber reden. Ich freue mich, dass wir relativ schnell zum Punkt kommen. Es gibt Leute, die sagen... Wo ist die Struktur? Ist Struktur erst, wenn Bader, Meinhof sich zusammensetzen und sagen, das ist unser nächstes Anschlagsziel? Oder ist Struktur, wenn sie dann feststellen, dass im Mordfall Lübcke die gleichen Figuren sozusagen im Umfeld auftauchen, wie schon bei NSU, wenn sie feststellen, dass viele von diesen Leuten bei einschlägigen AfD-Veranstaltungen auf den Demonstrationen rumgehen, vielleicht haben sie dann trotzdem auch eine Struktur, nämlich sozusagen eine... Ich gehe jetzt mal in Devil's Advocate. Also er will sozusagen die Idee vorbringen, dass es ein NSU 2.0 ist. Ja, Was ich halt nicht ganz peile, ist, was er hier als Struktur gerade, er versucht ja den Begriff Struktur selbst irgendwo aufzulösen, indem er sagt, ja, ist jetzt Struktur, dass es wirklich organisiert ist, oder kann es auch lockerer sein? Das, natürlich kann es auch lockerer sein. Es gibt eine Möglichkeit, von einer lockeren Struktur zu haben. Das muss nicht irgendwo alles schön protokolliert und aufgezeigt sein, aber dann bist du saugefährlich dran und musst trotzdem abgrenzen zu, ja, ich habe eine Verschwörungstheorie jetzt mir auf den Kopf gestellt mit Zeitreisen und damit ist mir Gedanken aus dem Kopf gesaugt werden. Das ist nämlich überhaupt keine Struktur. Da kann man auch sagen, es ist eine Struktur, aber komm, Alter, wie wollen wir Sprache neu definieren? Toll. Das ändert ja nicht die Situation. Struktur in Sachen Terror wäre, ich weiß, was du vorhast, du kannst bei mir auf der Couch pennen, weil du bist untergetaucht und ich möchte dir helfen, dass du wieder an einen neuen Ort kommst. Das wäre eine Struktur, ein Mitwisser oder ein Unterstützerkreis oder jemand weiß über zwei Ecken, dass jemand sowas macht, spendet dort Geld hin. Das sind Strukturen in Sachen Terror. Also du meinst auch so linke Initiativen, die Leuten helfen, ist auch Terror. Also wenn ich jetzt so eine Großmutter sage, Substruktur in der gesamten Gesellschaft, im öffentlichen Diskurs. Das ist doch das Interessante. Also wenn es natürlich, machen Sie jetzt aber keine Witze. Machen Sie keine Witze mit dem Thema. Wenn es Helfer sind. Machen Sie keine Witze mit dem Thema? Zuträger, wie gesagt, wenn es da eine Verbindung zwischen Protagonisten des einen Anschlages und des zweiten Anschlages gibt, dann würde ich es Struktur nennen. Was ich nicht als Struktur bezeichnen würde und was ich mir auch nicht anheften lasse. Denn darum geht es doch jetzt auch, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Dieses Ding ist ein derartiger politischer Vorgang, dass er natürlich politisiert wird und dann bin ich Teil des Systems, das diesen Anschlag möglich gemacht hat und nur, weil ich mich selber als meinetwegen rechts oder konservativ bezeichne, weil ich ab und zu was Kritisches über Flüchtlinge gesagt habe, bin ich für bestimmte Leute, nicht ganz zufällig, eher auf dem linken Teil des Spektrums, des politischen Spektrums verortet. Stopp! Bin ich bereits Teil einer Erfüllungsgehilfenschaft, die diese Taten ermöglicht? Und dagegen wehre ich mich. Und darum ist der Begriff Struktur so wichtig, weil er eben inflationiert werden kann, so wie Sie es eben zumindest dargestellt haben, ja. Im Sinne von jeder, der den Diskurs roher gemacht hat in den letzten 5 Jahren, der den Diskurs vielleicht auch ein Stück politisch auf der Skala nach rechts verschoben hat, ist Teil dieses Problems. Und das stimmt nicht. Ich glaube genau andersrum. Aber guck mal, es ist gerade am 14.02. hatten wir bundesweit Razzia gegen ein rechtes Netzwerk, Teutonico. Ich bin mir gar nicht sicher, ob so viele Zuseherinnen und Zuseher diesen Begriff überhaupt schon mal gehört haben, Teutonico. Das waren so 10 Leute, die haben sich getroffen und haben gesagt irgendwie, wir besorgen Geld. Das ist eine Struktur, 10 Leute, aber haben die den Typen aus Hanau gekannt? Ja, nein. Bei nein, keine Struktur, bei ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, das wird halt inflationiert. Und wenn man dann sagt, dass man am Wohnungsmarkt diskriminiert wird, ist Teil von strukturellem Rassismus, der auch dazu führt, dass das, was in Hanau passiert, nein. Also, hier ist ja auch eine Struktur hier. Wir besorgen Waffen und du greifst die Moschee an, du greifst die Moschee an, du greifst die Moschee an. Und weil die Polizei, glücklicherweise muss man sagen, auf solche Leute dann eben doch ein Auge hat, haben sie die einfach hops genommen. Ja. Und die müssen jetzt mal gucken, wie man die sozusagen anklagt, ob das schon terroristische Vereinigung ist oder nicht oder so. Nein, nein, ganz kurz, mir geht's um was anderes. Mir geht's um was anderes. Ich habe noch mal geguckt. Das war am 14.02. Am 16.02. bei Anne Will Thema Politik im Krisenmodus, wer hält das Land zusammen? Beim 19.02. Maischberger Thema Machtkampf in der CDU. 17.02. Plassberg Welt im Klimawandel. Komisch, dass irgendwie das Ausheben einer rechten Terrorzelle, die Geld gesammelt haben, Waffen kaufen wollten, um Moscheen anzugreifen, keiner dieser Talkshows ein Thema wert war? Hallöchen? Ja, das nenne ich ja, verharmlos. Also, ja, aber Herr Augstein von Europol, der Polizeibehörde für Europa, wissen wir, dass es pro Tag 2 Verhaftungen, 2 Aushebelungen gibt von Menschen, die geplant haben, einen Terroranschlag durchzuführen oder ihn durchgeführt haben. 2 pro Tag. Der überwiegende Anteil davon sind Separatisten. Die nächstgrößte Gruppe sind Islamisten. Die nächstgrößte Gruppe sind Linken. Und dann kommen Rechte. Auf europäischer Ebene haben wir jeden Tag eine Sondersendung, dass wir 2 Leute davon abgebracht haben, Menschen zu töten für ihre politische Ideologie? Nein, haben wir nicht. Also 2 pro Tag. Europol. Neidisch. Zumal, was hätten die denn bei Maischberger darüber besprechen sollen? Es gab nur sehr, sehr anfängliche Pläne offensichtlich. Es wurden ein oder zwei Waffen sichergestellt. Da ist ja noch gar nichts dran. Man weiß doch noch gar nichts darüber. Die haben die Ermittlungsergebnisse da noch gar nicht veröffentlicht. Warum soll man dann öffentlich darüber reden? Da kann man nur spekulieren und da wissen wir ja, dass das schlecht ist. Ja, er meint halt sofort Gesellschaft umstürzen halt, ne? Alle Leute, ja, politische Bildung hochfahren, diesen ganzen Krempel, den sie jetzt die Woche über erzählt haben. Ich war übrigens auch bei dieser Bundstadt-Braun-Demo, die sie bei mir in Hannover anberaumt haben. Und da hieß es auch die ganze Zeit nur die Sprache. Also, ja, also kann man nur davon zweifeln. Vielleicht können wir dieses Deutsch endlich abschaffen. Wir können ja irgendeine andere Sprache, vielleicht Türkisch oder so, zu unserer Nationalsprache machen. Ja, es geht ja mehr so. Haben wir diese ganzen Worte nicht mehr. Also es geht ja mehr um die verbotenen Logikketten oder so, oder um Wörter wie Umvolkung oder sowas, ne? Auch jetzt natürlich wieder umgefolgt. Umvolkung. Also, ich weiß, das würde ich in keinem Fall sagen. Ich kann nicht beurteilen. Also erstens möchte ich keine Kollegenschelte betreiben. Dann habe ich jetzt aber gerade gemacht. Ja, würde ich auch sagen, dass Sie das gemacht haben. Aber Sie wollen das nicht machen? Nein, zumindest nicht. Weil Sie lieber auf der sicheren Seite bleiben wollen? Nein, weil ich es nicht so billig machen möchte, lieber Augstein. Weil ich es nicht so billig machen möchte. Sick burn! Bei der Auktion dessen, was diese Leute gemacht haben, nämlich vergessen, dass der eine sich dann hat Odin nennen lassen, der andere musste Thor oder so ähnlich genannt werden. Ich will das damit nicht, noch einmal, verharmlosen. Aber ich habe, als ich das gelesen habe, was das für Leute waren, die sich da hingesetzt haben und zu 10 schnell beschlossen haben, die Weltherrschaft zu übernehmen, habe ich das auch nicht so völlig ernst genommen. Dann nehme ich Reichsbürger, die übrigens auch gerade hopp genommen worden sind, oder sowas wie Combat 18, also eine echte rechtsextreme, in sich verschworene Struktur, die verboten und ausgehoben worden ist, vielleicht sogar viel zu spät, kann sein, aber immerhin, nehme ich da viel ernster als eine Truppe, wo der eine sich Thor und der andere Odin nennt. Tut mir leid. Ist vielleicht aus der Ferne und nur mit Halbwissen betrachtet, aber war so mein Gefühl, weshalb mir, anders als Ihnen, nicht aufgefallen ist, dass das kein Thema in den großen Talkshows war. 110 Angriffe mindestens auf Moscheen im Jahr 2019. Mindestens 110. Das sind 2 pro Woche. Das ist, nein, es ist mir deshalb wichtig, weil wir haben, und das ist so in einem Ausmaß Alltag geworden. Angriffe, also ich glaube, wenn wir einen Angriff auf eine Moschee hätten, dann würden wir in den Medien da sicher was drüber hören. Was du meinst, wahrscheinlich Schinkenbrötchen davor ablegen oder dass jemand gesagt hat, ich will hier keine Moschee. Ja, oder man hat angesprüht oder so. Angesprüht vielleicht. Könnt ihr euch noch an den Böller erinnern? Wo war das, in Leipzig? Dresden, glaube ich. Jemanden Böller? Dresden. Das ging auch super durch die Medien. Also, ja. als Anschlag. Also. Ich habe das auch mir... war das nicht klar. Ich habe es jetzt für diese Sendung recherchiert. Recherche hilft immer, öffnet übrigens auch manchmal dem Journalisten die Augen. Mir war das nicht klar, dass wir pro Woche 2 Angriffe auf Moscheen haben in Deutschland. Und dann und das alleine zeigt schon, dass wir... Was gehen doch denn woher her? Denn das wissen wir alle gar nicht. Wenn es um einen Angriff und Sachbeschädigung geht, da führt, wenn man das überhaupt vergleichen möchte, an so einem, aus Anlass eines solchen Ereignisses, da führt dann, was Sachbeschädigung und solche Dinge angeht, das linke Spektrum mit diesen politisch motivierten Straftaten. Es geht um Muslime, die Ziel von rechtsterroristischen Angriffen werden. Es ist eben auch Vermieter und Eigentümer, die Ziel von linksradikalen Angriffen werden. Warum ist denn das eine auf einmal so wichtig und das andere kann man einfach unter den Tisch kehren? Oh Gott, ey. Das nächste Ding ist innerhalb von, also die Muslime sind ja nicht ein Block, die können sich ja teilweise untereinander auch nicht leiden. Deswegen haben wir ja stündlich Anschläge im Mittleren Osten von Muslimen gegen andere Muslime. Wenn wir pro Woche 2 Attacken auf eine Moschee haben, meinetwegen rechne es nur den Rechten zu, aber da wird zumindest jeder Hundertste eventuell von einem rivalisierenden Muslim sein. Also, sorry. Also. So, dass dieser Angriff uns allen gilt. Das wird jetzt immer gesagt, ja, das sagen die Politiker, dieser Angriff galt uns allen. Nein, der galt nicht Ihnen und mir, sondern der gilt praktisch dem muslimischen Mitbürger, der in die Shisha-Bar geht. Ja, aber er gilt, Und der Angriff auf den Breitscheidplatz, der galt den Leuten, die auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ja, also Angriff hier und da. Ich finde einfach, dass man die wesentlichen Fragen über das ganze Geschrei doch aus dem Blick verliert. Nämlich, dass die Leute dann teilweise Sorge haben oder hatten, die Rechten meinetwegen, dass es eigentlich mit unserem Sozialsystem so nicht klappt, mit so vielen Ausländern und so weiter. Das sind die eigentlichen Themen, die werden gar nicht mehr so richtig rangezogen. Es geht dann nur noch um, irgendwie, wer hat wie viel Hass versprüht oder so. Und gar nicht mehr, dass man sich über irgendwas einigen könnte und man in irgendeine positive Richtung gehen könnte. Ja, nein. Aber wann hast du das letzte Mal einen gesellschaftlichen Diskurs erlebt, bei dem die Leute sich auf was einigen wollten und nicht als Sieger rausgehen? Das ist eine Zeit lang her. Ja, trotzdem geht man so an den wesentlichen Dingen einfach vorbei, finde ich. Ja, stimme ich dir vor. Ja, vielleicht hat man sich sowieso nicht da einigt oder so, kann schon sein, ja. Jetzt sicherer? Ich fühle mich nicht sicherer, weil ich mich erstens frage, was kommt denn noch alles? Wann wachen möglicherweise oder wann gelingt es den Sicherheitsbehörden, diese Leute auszuheben, weitere Anschläge dieser Art zu verhindern? Kann man das überhaupt verhindern? Natürlich betrifft mich das in meinem Alltag auch wenn ich nicht der klassische Kunde einer Shisha-Bar bin. Ja, das glaube ich Ihnen. Moment. Aber das ist keine Aufgabe der Sicherheitsbehörden allein. Ist doch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Hier, die Verharmlosung, ist doch nicht, dass ich. Aber das ist doch gar nicht den Sicherheitsbehörden vorgegeben. Sie unterstellen permanent der Gesellschaft, den Behörden, ich weiß nicht was, Verharmlosung und können es einfach nicht belegen. Ich kann es belegen. Nein. Ich glaube, es hat keinen Sinn, aus so einem Anschlag, aus so einer Mordserie, muss man inzwischen ja sagen, bei mindestens 3 Fällen, jetzt nochmal zu versuchen, zu bestimmte politische Äußerungen, die Ihnen vielleicht nicht gefallen, die aber immer noch rechts der Mitte, aber klar im Inneren des Spektrums sind, im grünen Bereich, wenn man so will, zu diskriminieren und zu sagen, das dürft ihr nicht mehr sagen, weil ihr macht euch damit zu Helfern dieser Leute. Wenn in Leipzig Konnewitz linke Chaoten sich mit Polizisten prügeln, ja? Was schreibt dann die Bild-Zeitung? Gewaltexzess in Leipzig. Dann geht es nicht um Diskurs, oder? Linksextrem. Dann geht es nicht um, dass man das bespricht oder so. Es ging doch jetzt um die Auseinandersetzung, die Verbale. Was kommt da jetzt mit so einer Prügelei um die Ecke? Darum ging es nicht. Ja. Ja, kann ja schon sein, dass er da jetzt aufs Vokabular hinaus will. Terrors. Da sind die ganz, ganz schnell dabei mit dem Wort Terror, wenn linke Chaoten Polizisten verprügeln und im Zweifelsfall auch ordentlich einen auf die Mütze bekommen. Dann sind wir mit dem Wort Terror ganz, ganz schnell dabei. Und nur, damit Sie mir hier nicht gleich irgendwie einen reinwirken, ich verharmlose die Gewalt von linken Chaoten gegenüber Polizisten. Null. Aber die Frage ist doch... Teile von Hamburg wirklich in Flammen aufgegangen sind, hätte natürlich jederzeit auch jemand umkommen können. Das macht das ja hier kein Stück besser. Und natürlich ist das Terror. Und Sie werden mir jetzt nicht anheften, wer wann zuerst es Terror genannt hat. Doch, natürlich ist das rechter Terror. Das tue ich deshalb, weil die Gleichsetzung von Linksextrem und Rechtsextrem, die Gleichsetzung von Linkspartei und AfD, diese Art von Denken das ist schon der Weg irgendwie in diese Art von Abgrund. Ja, Linksextrem und Rechtsextrem finde ich gleichermaßen. Er ist immerhin ehrlich, ne? Also... Wenn du nicht unsere Glaubenssätze mitbetest, dann bist du halt des Teufels. Das ist halt so, da können wir nichts dran ändern, tut uns auch leid, ist aber so. Und dazu einen unschuldigen Augenaufschlag. Der Blome guckt genau richtig. Oh, der Gott, der scheiß Augstein wieder. Weil es beidermaßen, gleichermaßen darauf zielt, diese Gesellschaft zu verändern, dieses Land zu verändern. Ja. Ob Sie Linkspartei und AfD gleichsetzen müssen, da können wir länger drüber reden. Ich finde, es gibt saugute Gründe, beide Parteien nicht zu wählen, ohne dass ich sie deshalb gleichgesetzt haben. Aber es ist komisch, dass wir gar keine linken Toten haben in den letzten Jahren. Seit dem Jahr 1990, je nach Zählung, ungefähr 200 Tote. Die 200 seit 1990. Nein, die Zahlen der Amadeo-Antonio-Stiftung sind übertrieben. Die sind ausgestopft mit Fällen, die nichts mit Rechtsradikalismus zu tun haben. Das ist einfach Propaganda, was der Augstein da jetzt gerade weiter verbreitet. Und nur weil wir ein paar Jahre keine Toten durch die Linken hatten, bedeutet das ja nicht, dass die noch nie was gemacht haben. Ich habe es eben schon mal gesagt. Die RAF wird gerne vergessen, aber da macht man dann so einen Sprung drüber und dann landet man direkt wieder bei Onkel Adolf. Den kann man dann den Leuten wieder in die Schuhe schieben. Ja, halt, wenn man alles ignoriert, was einem nicht passt, ist alles gut und so. Was meinst du denn, was eine realistische Zahl wäre, wenn nicht 200? Ich kann ich nicht sagen, aber ich habe halt stichprobenmäßig in die AA-Liste bisher nur reingeguckt und da sind dann Sachen drin wie, der hat seinen Anwalt umgebracht, weil der irgendwie versucht hat, ihn um Geld zu prellen und er ist auch bei irgendeinem Combat 18 oder irgendeinem wahrscheinlich harmloseren Verein gewesen in seinem Leben. Und das ist dann schon ein rechter Hintergrund. So mit der Gewalt an den Frauen, ne? Oder den Morden an den Frauen. Das erinnert mich auch daran. Also es gibt in Deutschland NGOs, die machen sich die Zahlen so, dass sie dramatisch klingen, sag ich mal. Und außerdem Fischgräten und Autofahren und Schwimmen und das ist alles viel gefährlicher. Also. Die auf das Konto rechtsextremer Straftäter gehen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, also die Zahl offiziell ist deutlich niedriger, macht es auch nicht wirklich besser. Da ist die offizielle Zahl der Bundesregierung zumindest 75 oder 76. Damit will ich es gar nicht kleinreden. Aber hätten wir diesen Diskurs geführt bei der RAF? Also da war es eben der Terror von links. Das macht es doch nicht besser oder schlechter. Es gibt doch keinen guten oder keinen halbschlimmen oder ganz schlimmen Terror. Und andersrum, wenn Sie jetzt reden, meinetwegen, also nehmen Sie an, ja, G20, also, ganz klar. Für viele Protest. Linke und also er meinte ja gerade, es gibt da keinen halbschlimmen Terror. Doch, für viele Linke steht der Terror, den Linke verüben, unter der Idee, dass alle gleich gemacht werden sollen und der Terror von den Rechten darunter, dass man Unterschiede zwischen den Menschen sieht. Und deswegen ist der Terror von links oftmals entschuldigt, was ein Trope ist, was in den Medien und in den Köpfen von den Menschen sehr weit verbreitet ist. Deswegen lehnt man auch die Hufeisentheorie. Und er wehrt sich jetzt auch dagegen, dass der kleine Konservative, der mal seine Meinung sagt, unseren Online oder so, auch da auch mit Schuld sein soll. Und das ist ja sicher auch der Punkt, den jetzt da geht. Dass da sehr vielen Leuten da was untergeschoben wird, ja, wo das nicht passt halt. Wäre von Rechten in der Form auf die Straße getragen worden. Hätte es dann irgendwas besser oder schlechter gemacht? Nein, es wären brennende Autos gewesen. Also, Extremismus als solcher, darauf können wir uns doch einigen, ist die Hölle. Nein, das ist das, was Leute wie Sie wollen sich immer darauf einigen. Wir lehnen jede Form von Extremismus gleichermaßen ab. Ja. Das ist eine Verharmlosung der Situation. Wir haben ein rechtsterroristisches Problem in diesem Land. Und deshalb muss ich mich jetzt mit Linksextremismus im Moment einfach gerade mal gar nicht beschäftigen. Ja. Ach ja, gar nicht muss ich mich damit beschäftigen. Das ist ja schön. Das ist ja perfekt. Super. Klasse. Super. Super, mach weiter so. Ja. Schau, nichts Schlechtes wird mit dir passieren. Du wirst keine Ratings verlieren. Leute werden keine Alternativen für deine Show finden. Das ist alles super. Mach einfach so weiter, ist klasse. Und ist ja nicht so, dass es am Wochenende jetzt Steinwürfe in der Riga Straße auf Polizisten gab, von Dächern. Man kann sich überlegen, was ist, wenn so ein Stein einen Polizisten, der seinen Helm vielleicht nicht auf hat, von einem Dach aus am Kopf trifft. Und das ist genauso ein versuchter Mord. Das ist so lächerlich, dieser Augstein. Ja, da müssen wir jetzt mal gar nicht drüber. Vor allem gar nicht. Aber Worte im Internet sind das Problem, okay? Worte im Internet. Sticks and Stones. Manifesten Problem mit rechtem Extremismus, quasi den Linken komplett auszublenden. Nein, das muss man jetzt schon hier austragen. Hallo? Thema. Hallo? Hallo? Das ist ein total merkwürdiges Format. Also ich habe Augstein noch geschrieben hier am 20. Februar. Die Wegbereiter der Gewalt haben Namen und Adresse. Sarrazin, Bruder, Tichy und andere, die die Verrohung des Terrors angetrieben haben. Zuerst kommen die Worte, dann die Taten. Das ist bei den Rechtsterroristen so wie bei den Islamisten. Ja, genau. Da stellst du aber jetzt gerade Rechtsterroristen mit Islamisten gleich. Hier, das relativiert aber Augstein. Öffentlich nach Adresse fragen, das habe ich bisher eigentlich immer nur von Linken gesehen. Das machen Rechte zwar auch, also extreme Rechte, aber so von Linken ist mir das auch schon begegnet. Also auch mir gegenüber selber auf Twitter. Wo es dann heißt, ja, wo ist deine Adresse, wenn er es hier im Mund so voll nimmt? Dann braucht man Adresse. weißt du, bei mir halt mit der Webseite, ne, da muss ich ja Impressum haben und da steht meine Adresse mit Anschrift drin. Bitteschön. Ich habe schon Leute gesehen, die das Ding dann auf Twitter posten und meinen, hier, da, das ist wohl seine Adresse. Ha, ha, ist der doof. Na, hier, können wir bei dem vorbeikommen. Ich hatte schon so Leute gehabt, die mir auf Twitter geschrieben haben, man sollte jemanden mal hier nach Heidelberg vorbeifahren, mich an Auto binden, durch die Stadt schleifen. So, mir so, so cool, ja, toll, mach weiter so, was soll's. Jupp. Aber richtig geil finde ich auch, sich in dem gleichen Tweet über die Verrohung des Diskurses zu beschweren und oben halt diesen Antifa-Spruch von irgendwie, du hast eine Adresse, umzudeuten und halt auch andere Journalisten auf diese Liste zu setzen. Seine Kollegen auf diese Liste zu setzen. Bruder und Tichy, ob er es will oder nicht, sind seine Berufskollegen. Widerlich. Ich weiß, was hat der Tichy denn gemacht, dass du den immer so schlimm einschätzt? Das ist totaler Blödsinn. Nee, der Tichy ist rechts und hat die Hanauer Anschläge, siehst du doch. Der hat die Verrohung vorangetrieben und damit Hanau den Weg bereitet. Und genau so. Wie der Herr Broder. Der Herr Broder, ne? Wir wissen ja, dass die Wiesenthal-Gesellschaft hat den Herrn Augstein ja als Antisemiten eingeordnet. Und da wundert mich das dann auch nicht, dass er den Herrn Broder mit in diese Aufzählung eingebaut hat. Kurz mal aktuell, es gibt eine Hochrechnung aus Hamburg. Laut ZDF 37,8% SPD, habt ihr sie noch alle in Hamburg? 11,3% CDU, 25,4% Grüne, 9,5% Linke, 5% FDP, das war jetzt nicht absichtlich, 4,7% AfD, 6,3% Sonstige. Die ARD-Hochrechnung unterscheidet sich nicht besonders. Die Linken haben ein bisschen weniger. FDP 5,0, AfD 4,7, Sonstige 6,8%. Finde es großartig. Man feiert schon halt, dass die AfD eventuell aus dem Parlament rausgeht und heftet sich das auch an die Brust, dass man jetzt nach Hamburg es geschafft hätte, praktisch die AfD aus dem Parlament zu drängen und dass die Leute jetzt verstehen würden, was die AfD ist. Minus 1,4% ist halt, glaube ich, in Hamburg sind das gar nicht so viele Leute. Also ob man das schon als den großen Sieg feiern sollte, weiß ich nicht. Korrelation bedeutet nicht Kausalität und umgekehrt. Ja, bevor wir zum nächsten gehen, noch eine Sache zu Augstein und Blome. Die haben ja auch mit sehr vielen Zahlen um sich geschmissen. Hier 2 Anschläge pro Woche und so weiter und so fort. Ich habe versucht, das in der PKS mal nachzuvollziehen, aber das ist nicht so einfach, weil da werden halt konkrete Begriffe, sowas wie Religionsgemeinschaften, und es wird halt nicht weiter aufgeschlüsselt, ob es jetzt welche Religionsgemeinschaften es sind. Aber was ich gefunden habe, ist eine kleine Anfrage aus dem Jahr 2015, wo es explizit um Kirchen ging. Und da gab es einige Anschläge und da habe ich mal reingeguckt und seltsamerweise ein Großteil dieser Anschläge sind darin bestanden, dass jemand Hakenkreuz auf die Kirchenwand geschmiert hat. Fand ich seltsam. Also ein Drittel oder sowas Hakenkreuz und satanistische Schriften und solche Sachen natürlich auch. Aber Hakenkreuz an der Kirche? Seltsam, dass das der überwiegende Teil ist bei Anschlägen auf Kirchen in Deutschland. Im Jahr 2015 wurde gemerkt. Ja, wenn jemand weiß, wo diese Zahlen in der PKS stehen, ich habe es jetzt wirklich nicht gefunden. Wir sind hier ja auch mal durch die PKS durchgegangen. Ja. Safsan Cebli twittert, Hamburg gibt Hoffnung, Hamburg gibt Mut, Hamburg zeigt, wie Siegen geht und wie man die Rassisten und Nazis von der AfD schlägt. So, von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen, Safsan. Ja, genau, richtig. Schön paraphrasiert. Nach Bluttat von Hanau, linke Kampagne gegen Hass, gegen Hass. Gegen Hass, Georg. Hass-Georg Maaßen. Der Artikel, der ist von der Epoch Times und ich wollte den nur mit aufgreifen, weil das halt schon einige Wellen gezogen hat, dass der Maaßen den Mr. Naiv, also den Thilo Jung zitiert hat, und dass es da dann schon ziemliche Wellen gab gegenüber Maaßen. Ich meine, den Maaßen, den hat man schon abgeschossen, aber den will man noch weiter abschießen. Also in Diskredit bringen. Also hoffentlich will man ihn nicht ernsthaft abschießen. Ja, es gab ja auch Leute, die nach Hanau direkt gefordert haben, man müsste die ganze Werteunion aus der CDU ausschließen und solches Zeug. Ne? Okay. Ja, hier habe ich jetzt einen Hinweis gekriegt Typen. Ja, genau, das ist ein stochastischen, dass das ganze stochastische Terrorismus genannt wird und da jetzt auch das entsprechend untersucht wird. Ich hatte mir dann auch nochmal die Studie dazu rausgesucht und dann noch eine weitere gelesen und so weiter und ja, muss sein, das ist eine qualitative Studie gewesen. Das heißt, man hat sich im Prinzip auf einzelne Aussagen bezogen und die dann ja teilweise wirklich hochgerechnet und so. Und was wolltest du sagen zu dem Text? Maria Weißband, Marina Weißband hat geschrieben, Hashtag stochastischer Terrorismus funktioniert so. Niemand wird ausgebildet, niemand gibt einen Befehl. Es wird nur so lange alle radikalisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, wächst. So, bis die halt wächst, genau. Und dann schlägt jemand zu, irgendwann, irgendwo. Also die Menge, aber vor allen Dingen auch die Dauer der Propaganda, der man ausgesetzt sei, die würde dazu führen, ja, dass man dann einfach durchdreht oder so. Und das halte ich für eine ziemlich gewagte These. Wie gesagt, ist das auch nur mit an Einzelfällen belegt worden oder mit anderen Studien belegt worden. Und mal ganz prinzipiell, was ich in der Studie komisch finde, ist, dass am Anfang nicht gesagt wird, was man für Ergebnisse erwartet, was man vielleicht für negative Ergebnisse auch erwarten könnte oder wo Probleme in der Studie sind oder so. Das ist ein reines positives Geschreibsel. Das ist nur, es hat alles funktioniert, es hat keinen einzigen Rückschlag oder eine ungewollte Erkenntnis gegeben oder so. Das ist für mich leider nicht wissenschaftlich, das Ding. Vor allem, weißt du, so selbst wenn ihr annehmt, dass das, wie sie es beschreibt, hier stimmt und so, hier stochastischer Terrorismus ist real, gehst einfach mal zur Schule, lässt dich ausbilden, kriegst Aufklärung in den Kopf reingesetzt, hast Zugang zu Internet, kannst dir andere Sachen anschauen, bildest dich weiter, redest mit irgendjemandem, der lacht dich aus und sagt so, komm, das ist irgendwo Quatsch, was du da redest, komm, entspann dich mal. Oder, und vor allen Dingen, das sind die gleichen Leute, die meinen, Kulturmarxismus und so ist ein ganz böses Wort, ne? Dann auf der anderen Seite irgendwie meinen so, ja, da wird irgendwo wird die Saat gesetzt und dann in ein paar Jahren, wenn die Leute gar nicht mehr dran denken, dann sprießt es und deswegen müssen wir jetzt sofort, weil wir wissen ja ganz genau, was die Leute, was okay ist, was nicht okay ist, was wohin führt, das wissen wir ja alles. Also können wir hier komplett autoritär jetzt durch die Gegend rennen und den Leuten vorschreiben, was sie genau zu tun haben, weil wir können das ja einschätzen, wir sind die Experten, wir wissen Bescheid. Das heißt aber doch im Umkehrschluss, wenn ich Marinas Tweet hier jetzt wörtlich nehme, heißt das, je mehr ich das Vorlesen des Korans in Deutschland ermögliche, umso größer die Gefahr. Stopp, halt, nein. Nein, das kannst du, hör auf den Satz zu sagen, böse. Aus. Weil wenn du den sagst, ja, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Es wird so lange alles radikalisiert, bis die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, wächst. Irgendwie, irgendwo. Also wenn man einen Terroranschlag macht, dann hat man ja eine Geschichte hinter sich. Das ist ja sicher richtig. Nur diese Art und Weise jetzt zu behaupten, das würde in so einem dreischrittigen System über Normalisierung, Dehumanisierung und Akklimatisierung oder so passieren, dann ist das ist nicht beweisbar. Und außerdem, ganz wichtig ist die Voraussetzung, dass man sich dehumanisieren und so möchte, ja. Also es muss eine Bereitschaft einfach da sein. Genau wie bei der Werbung, um das Produkt zu kaufen, muss ich auch Interesse an dem Produkt haben. Ja, und vor allem der Begriff Terrorismus setzt eben voraus, dass Leute eine politische oder sonst wie religiöse Ideologie haben, die sie verfolgen, dass sie einen Plan haben, den sie klar umsetzen, dass sie halt Angst schüren wollen und dass sie ein ganz klares Ziel haben, was sie erreichen wollen. So, stochastischer Terrorismus, ohne dass ausgebildet wird, niemand gibt einen Befehl, alles irgendwie so schwammig, so, das ist kein Terror, das ist Amok. Ja, und es wird mal wieder, der ganze Humor wird verteufelt, irgendwie, das darf man nicht und ach ja. Hier, we study also das ganze Konzept, Entschuldigung, UPEX, dass das ganze Konzept hier total falsch angewandt wird, ist klar. Aber natürlich ist es klar, dass diese breitflächige Streuung von Propaganda natürlich ein Instrumentarium in der psychologischen Kriegsführung ist. Aber das Beispiel, wie das hier herangezogen wird, ist natürlich Blödsinn. Aber ein neues Konzept ist das auch nicht. Ja, selbstverständlich, klar. Aber das ist halt der Frage. Wenn du viel Propaganda hast, dann fallen auch viele Leute darauf rein oder so. Oder irgendwann dreht dann einer durch oder so. Natürlich ist das ein Effekt, den das hieß ja auch ganz viel löschen. Ja, aber wie gesagt, so die Antwort auf negative oder schädliche oder propagandistische Sprache ist nicht weniger Sprache, sondern mehr andere Sprache. Nicht unbedingt Gegenrede, einfach nur mehr, einfach nur mal lüften im Kopf. Das reicht schon, weißt du? Genau, so, Freiheit und transparente Strukturen. Wäre das eben schädlich? Ob richtig oder nicht, man hat gleich mal eine NGO dazu gemacht. Ja, super. Dangerous Speech oder Dangerous Language, glaube ich. Ja. Ja, und die machen dann die entsprechende Propaganda-Webseite dazu. Silence Hate. Genau. Psst. Bricks against Hate Speech. Mhm. Und was macht ihr dann mit den Bricks? Ja, Alter. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Fucking Pink Floyd, The Wall einfach. We don't need to another brick. Wie das klingt, ey. Wie das klingt. Erstmal Silence, Ausführungszeichen, und dann Changing Words. Changes the world. Und dann noch richtig schön mit so einem Logo von der EU da unten. Das ist super. Ja, vielleicht müsste man so ein Gerät da finden, wo der eine reinschreibt, für den anderen was anderes rauskommt oder so. Und Grimme-Institut, schön. Meine Güte, nee, komm, nein. Nee, das meinen die nicht ernst, oder? Das ist, nein, das funktioniert so nicht. Das ist im Endeffekt genauso wie wenn man sagt, Videospiele machen Mord. Nein, tun sie nicht. Nein. Hör auf. Topics and reporting that trigger hate speech. Seht ihr seid schuld an der Hate Speech mit eurem Reporting. Ja, weil ich meine, genau das so funktioniert es ja. Weißt du, wenn das Konzept oder die Idee schon verboten ist, dann sollten genau solche Pamphlets, die das untersuchen, genauso verboten sein. Wir sollten im Endeffekt Zensur in allen Ecken und Kanten einfügen. Die Leute verbieten, sich in der Schule weiterzubilden. Wir sollten staatliche Zensur im Internet ausbreiten. Einfach komplett alles dicht machen. Schaltet das Internet ab. Es hat nicht funktioniert. Die Kugel gibt es bei den Maischberger ja auch noch. Wir müssen alles wieder verlernen, ne? Ja, super. Oh, definitions of the concept of hate speech most often refers to the recommendations from the Committee of Ministers on Hate Speech, included in the 1997 Council of Europe document. Ja, geilo. There it is understood as all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discriminating and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin. So, okay, also Ethnozentrismus ist jetzt hier Hassrede, ist voll verboten, ist böse. Okay, verstehe, cool. Mhm. Okay, nein. Ist auch überhaupt nicht, also Hate Speech ist ein viel breiterer Begriff als das, was hier eingefasst wird. Das hier ist eine ganz klar politisch links zu verortende Definition von Hate Speech, die ist auf der gleichen Stufe steht wie hier Racism is Power and Prejudice. Das sind alles Auswüchse einer unbeschnittenen, lange unbeschnittenen, unbeobachteten Soziologie. Guck mal, da noch weiter dann. This definition does not cover all forms of hate speech. Victims of hate speech may also be LGBT people, women, people with mental or physical disabilities, or any other stigmatized group. This definition also does not include hate speech directed at individuals, which is very common, such as hate speech directed at public figures. In the four studies from which the report draws, hate speech has been defined according to the Council of Europe document. So hatred directed at LGBT people, women, people with mental or physical disabilities was not considered. Some cases of hate speech against individuals have been included. Also einige schon sind okay, so einige Fälle, die nehmen das wir mit. Steht ein. An der Scheune, OPEX. Lies halt doch die Scheune fest, also sonst fliegt sie weg. Wäre doch schade, oder? Wenn mit der Scheune was passiert. Nee, Leute, ich habe mich mit Hate Speech auch so halt beschäftigt, weißt du, einfach mal ein bisschen drüber nachgedacht und halt dazu Sachen so gelesen und mir angeschaut, was bei mir in der Uni darüber in Computerlinguistik geredet wird. Und ich habe eine ganz klare Definition von Hate Speech herleiten können. Was haben die da alle für Probleme? Warum müssen die dann so viele Untergruppen nennen? Sag doch einfach, dass Hate Speech nichts weiter ist als generische Blasphemiegesetze. Es ist ein Werkzeug, um zu kontrollieren, was passiert, wenn wir böse Sprache finden. Genauso wie es zu religiösen Zeiten auch so war, dass man sagt, hier, das ist Blasphemie. Und wenn man was als Blasphemie gekennzeichnet hat, ja, dann natürlich muss man es vernichten. Ist ja klar. Gehst du hin, machst das nicht mehr für religiöse Kontexte, sondern für politische oder generelle, so arbiträr halt, und sagst trotzdem, hier, generische Blasphemie ist Hate Speech. Gehst hin, sagst, das mag ich nicht, das verletzt meine Ideologie, meine Weltanschauung, meine Sensibilität, das ist gefährlich. Und egal, wie du argumentierst, vollkommen egal, ob Religion oder Staat oder Zivilgesellschaft, gehst hin und sagst, das, was wir als Hate Speech erkannt haben, muss vernichtet werden. Und dieser Schritt von, das muss vernichtet werden, ist einfach schädlich für sämtliche Gesellschaften immer überall. Das ist das Problem. Hört auf, Hate Speech zu untersuchen. Da kommt ihr auf keinen grünen Zweig. Denn der Sinn von Hate Speech Erkennung ist Entfernung von Sprache. Und das vernichtet Meinungsbildung. Topics and reporting that trigger hate speech. The topics of articles that cause negative and hateful reactions are dependent on current political events in society and are quite viable. Ja, klar, natürlich. Sorry, so. Steht da. Mit anderen Worten, ja, die Gründe, Es Berichterstattung über aktuelle Ereignisse, ja, gibt's noch was anderes? Tja, weißt du, so, und ach, meine Güte, ey. Weißt du, genau der Grund, warum es solche Leute hier gibt, die sowas behaupten, weißt du, da stehe ich dagegen, okay? Ich finde das echt einfach fürchterlich, wie die das untersuchen, ohne zu verstehen, dass irgendjemand anderes diese Untersuchung nehmen kann und dann einfach hingehen kann und sagen kann, okay, gut, dann mache ich ein Computerprogramm, das erkennt im Internet da Hassrede und ja, was machen wir damit? Ja, das schicken wir an einen Anwalt weiter oder das wird dann vernichtet oder die Leute werden dann weiter verarbeitet und dann kommen die auf irgendeine Liste und werden angezeigt und ja, toll. Weißt du, aber das Problem ist halt, solange es die Richtigen trifft quasi, die für deine Ideologie da als Feinde gelten, so, das ist klasse, super, freut mich für dich. Das Problem ist nur, du baust einen Hebel aus, der gezogen wird von dir und wenn du dann nicht an der Macht bist, kommt da jemand hin und nutzt den Hebel, um dich fertig zu machen. Und das spaltet die Gesellschaft. Da gibt es ein schönes Sprichwort dazu, würdest du Gesetze abschaffen, um den Teufel zu besiegen. Ja. Also, Ich habe deswegen auch übrigens gesagt, okay, hier, ich will einfach mal den Endschritt, diesen einen letzten Schritt, den hier Hate Speech Erkennung macht, dass man hingeht und sagt, ja, Hate Speech muss erkannt werden und definiert werden, damit wir es vernichten können, damit wir es zensieren können, denn da geht ja nichts verloren, die Welt wird ja besser. Gehe ich hin und sage, okay, Zensur davon, Entfernung davon, schadet der Meinungsbildung. Und das Einzige, was ich mache mit dieser Webseite, diesem Safe Space Ding, ne, ist einfach nur hinzugehen und zu sagen, hey, was ist, wenn wir das nicht entfernen, was Hassrede ist? Was ist, wenn wir alle Hassrede erlauben und einfach schauen, okay, hier können die Leute mal was draus lernen? So, anstatt es zu entfernen, ja. So, das ist alles, was ich mache und ich bin dann der Böse, ich bin dann der Kryptofaschist. So, ich... Ja, bist du. Von der letzte Woche, die unterstellte ja auch böse zu sein. Nein, also, so funktioniert das nicht. Ja, sind tatsächlich Leute ja, aber... zu blöd, um das für sich auseinanderzuhalten. Unterstellt es den Leuten. Ja, Alter, weißt du, so, wenn wir wirklich was lernen wollen, wenn wir irgendwas verändern wollen, dann müssen wir das konsistent und irgendwo... Ich will nichts verändern. Ja, dann veränder halt nichts, ist auch kein Ding. Ist sogar auch besser irgendwo, weißt du, so, alles cool, brauchst nichts ändern. Aber meine Güte, bevor du dich entscheidest, irgendwo mitzulaufen, bleib lieber zu Hause oder geh in den Wald. Ja, wobei, Kulturmarxismus will ich schon verändern. Ja, aber dann vernichtet man den, indem man halt Freiheit aufbaut und nicht Kulturmarxismus vernichtet. Du musst den Leuten Alternativen bieten, damit sie mal irgendwie was anderes sehen. Und das ist ja, was ich halt auch mache. Oh mein Gott, ey. Ihr dürft Adorno lesen, aber ihr dürft ihn nicht umsetzen. Dürft ihn nicht machen, ja. Geht bitte auf thatsafespace.net, Alter, Leute. Ich habe echt keinen Bock auf den ganzen Kram. Ganz ehrlich, ey. So, seid so frei, wie ihr es könnt, denn wenn ihr euch da Scheren in den Kopf setzen lässt, ja, dann geht die Freiheit halt unter, weil Leute sie nicht nutzen. In Europe, our laws are based on the premise that the fatal slope, which maintains that hate speech often, even inevitably, leads to the acts of violence and sometimes to mass murder, and it must therefore be punished to prevent or limit such violence. The slippery slope argument, on the other hand, which underlies the American position, maintains that in the absence of a precise criterion for determining what comes into the category of hate speech, in brackets prohibiting hate speech, is likely to cover an infinitely extendable field, thus threatening public debate. Ja, exakt. Das Interessante ist, dass die Amerikaner ihre Definition von freier Rede daher haben, dass zunächst ein Sozialist klagt hat und danach ein Kommunist, dass seine Rede aufgesagt werden dürfte. Und diesen Menschen hat man das Recht eingeräumt und dann hat man das später auch für Neonazis umgemünzt. Also ja, und ja. Oh. Also die Idee von der freien Rede in den USA haben wir einem Sozialisten zu verdanken. Also. Wenigstens. Ja, aber man kennt ja auch das Goebbels-Zitat darüber, wie dumm die parlamentarische Demokratie ist, wenn sie Leute wie ihn gewähren lässt. Ne? Muss man auch. Ist das Konzept von Meinungsfreiheit auch länger als Amerika her, okay? Also, komm. Vor allem, Leute verstehen halt nicht, weißt du, die verstehen das wirklich nicht. Also, die glauben hier, sag doch einfach nicht die bösen Sachen, dann passiert dir doch nichts. Die verstehen damit halt einfach nicht, dass du de facto in einem komplett anderen Kontext betrachtet wirst. So, es geht darum. Warte, freie Rede ist älter als USA, das stimmt historisch nicht. Also, was nochmal? Tut mir leid. frei, also der beste Zustand für freie Rede war in den USA nach dem Urteil von den Sozialisten. Du hattest sonst nur in Gebieten, die in der Anarchie geherrscht hat, eine richtige Redefreiheit. Ansonsten hattest du in der Geschichte immer Zensur, überall. Ich meine damit eigentlich nur auf den Gedanken bezogen, dass die Idee von freier Rede, weißt du, so zwar schon in Amerika ein neues Ding ist, aber es halt schon irgendwo hin und her vorher Amerika rumgedümpelt ist. So, irgendwo muss es ja in Amerika aber halt nicht in der Praxis, sondern. Ja, genau. Okay, ja, ja, wobei ich die Römische Republik da dann schon in die Richtung drehen will. Ja. Das Ding ist halt, die hatten alle kein Konzept davon, dass man dann irgendwo hingeht und sagt: Ja, wir haben jetzt das Internet und wir werden jetzt einfach Sprache auslöschen. Das ist doch klasse. Oh mein Gott, ey. Der Soziologe Matthias Quent ist Gründer und Chef des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Sein Bestseller Deutschland rechts außen ist ein Standardwerk zu diesem Thema geworden. Herr Quent, kann man einen Mann, der in seinem hasserfüllten Manifest Hinweise, starke Hinweise auf eine Geisteskrankheit zeigt, politisch verorten, rechts und nationalistisch? Selbstverständlich. Das eine und das andere schließen sich nicht aus. Rechtsextremismus, überhaupt auch politische Radikalisierung oder religiöse Radikalisierung und politische Motivation können miteinander einhergehen, so wie in diesem Fall. Beides trifft sich in diesem Fall in Paranoia, in Untergangsfantasien und letztlich auch in der Konstruktion von Sündenböcken, die rassistisch passiert, auch in Frauenfeindlichkeit, bisweilen in Antisemitismus. Insofern sind Amok und Terror keine Gegensätze. Wir haben es hier mit einem rassistischen Hassverbrechen, mit einem rechtsextremen Terroranschlag zu tun. Nun gibt es die entsprechenden Vorwürfe gegen die AfD in diesem Zusammenhang. Die wehrt sich mit dem Argument, sie hätte mit einem solchen Wahnsinnigen natürlich nichts zu tun. Hat sie doch? Naja, zunächst muss man auf die Betroffenen schauen, man muss auf die Opfer schauen und man muss auf die Botschaft, die davon ausgeht, schauen. Und wenn man mit Betroffenen von Rassismus in Deutschland spricht, die Angst vor Gewalt haben, dann hört man, die haben auch Angst vor der AfD. Der Täter hat in seinem Dokument Vernichtungsfantasien geschildert, über ganze Bevölkerungsteile dargestellt. Er wollte Milliarden Menschen, sind seiner Ansicht nach, zu vernichten. In Björn Höckes Buch steht etwas Ähnliches. Wir werden Bevölkerungsteile verlieren. Selbstverständlich gibt es eine ideologische Gemeinsamkeit im Rassismus, in der Ungleichwertigkeit, bisweilen in Quantitativ gibt es ja keinen Unterschied zwischen dem Wort, wir werden Bevölkerungsteile verlieren und der Vernichtung ganzer Völker auf der Welt. Gibt es keinen Unterschied. Vor allem auch, wie gesagt, da werden Sachen nicht nur aus verschiedenen Sinnen rausgerissen, sondern auch verschiedenen Kontexten auch noch. So, der Verrückte von Hanau, der hat das gesagt in dem Kontext, dass er meint, hier, die Menschheit muss eine Zeitreise durchmachen und diese ganzen anderen Völker halten, die seine... Er hat auch explizit zum Völkermord aufgerufen. Also. Zeitreise war übrigens nach seiner Überlegung her zurück in die Vergangenheit, damit sich die Menschheit selbst zerstört. So, der Typ ist komplett durch. Dann darf man nicht die Frösche fragen. Insofern ist das die Meinung der AfD zu diesem Fall aus meiner Sicht relativ unerheblich. Im Vordergrund sollte stehen, wie es den Betroffenen geht, was das mit der Gesellschaft anrichtet. Nun verstehe ich Ihre Theorie richtig. Wahrscheinlich, dass sich auch ein so wahnsinniger Täter wie der von Hanau im Grunde so etwas wie getragen fühlt von einer politischen Strömung, die sagt, man muss gewisse Fremde aus dem Land werfen, massenhaft, um das deutsche Volk wieder für sich machen zu lassen. Würde solcher Terror also nachlassen, wenn diese politische Richtung keinen Erfolg mehr hätte? Ich halte es nicht für zufällig, dass wir es in den letzten Monaten und Jahren mit einer Häufung von solchen rassistischen, rechtsextremen Anschlägen zu tun haben. Ja, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wo rechtsradikale, rechtspopulistische Strömungen an Macht gewinnen. Es geht um die Legitimation. Es geht aber auch darum, was nicht nur durch die Rechtsaußen, sondern auch in unserer Gesellschaft, auch in den Medien an Sündenbock-Diskussionen geliefert wird, wie wir zum Beispiel über Shisha-Bars sprechen, wie wir über Einwanderung generell sprechen. Der Täter hat in seinem Dokument sich auf Medienberichte über sogenannte Ausländerkriminalität berufen, um seinen Hass, seine Wut zu legitimieren und zu rechtfertigen. Es ist also nicht nur ein Problem rechts außen. Ja, man kann eigentlich nur daraus folgern, dass am besten gar nicht mehr über sowas berichtet wird. Ne? Also das kann ja die eigene Konsequenz sein. So wie in Schweden. In Schweden hat man ja auch das abgeschafft, dass das hat ja Kriminalität auch geholfen in Schweden. Ja, also das Interessante ist an dem Herrn, der hier interviewt wird, ist, er ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, IDZ, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Institut ist die Umsetzung einer Vereinbarung des 2014 geschlossenen Koalitionsvertrags der Thüringer Landesregierung und nahm zum 1. August 2016 die Arbeit auf. Seine Berufung zum Direktor des IDZ stieß auf Kritik bei den Thüringer Landtagsfraktionen der AfD und CDU, da Quent zuvor Mitarbeiter der linken Abgeordneten Katharina König-Preuß war und diese Medienberichte zufolge schon vor Gründung des Instituts verlautbaren ließ, dass dieser zum Direktor berufen werden sollte. Die Stelle wurde zudem nicht öffentlich ausgeschrieben. Nach einer anonymen Strafanzeige beschäftigte sich die zuständige Staatsanwaltschaft mit dem Vorwurf. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Moring kritisiert zudem, dass das IDZ darauf ausgelegt sei, Aufgaben des Verfassungsschutzes zu übernehmen, anders als dieser aber keine parlamentarischen Kontrolle unterstehe. Das ist der Herr. Und der ist aus irgendwelchen Gründen im ZDF heute schon. Da gab es doch vor ein paar Jahren auch so eine Welle von der AfD, dass sie so Institute gegründet haben. Ist das vielleicht die Antwort der Regierung darauf, ne? Ja, aber ich frage mich, warum wird er nicht eingeordnet? Wenn jetzt hier jemand von der AfD in einer Stiftung sitzen würde, dann hätte man den schon dreimal eingeordnet. Ja. Von uns in der Gesellschaft. Wir ringen auch in der Redaktion an einem Tag wie heute mit der Frage, geben wir diesem Täter jetzt zu viel Aufmerksamkeit? Denn das ist es ja, was er wollte. Gleichzeitig müssen wir über ein so furchtbares Ereignis natürlich berichten. Was ist Ihr Rat? Wir müssen vor allem darüber diskutieren, warum diese Menschen zum Opfer geworden sind. Sie sind es geworden, weil sie einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die aus Sicht des Täters vernichtenswert ist, angehören. Das bedeutet, wir müssen über Rassismus sprechen und dann selbstverständlich über die Fragen, wie der Täter trotz oder auch wegen seiner psychischen Probleme, die er unbestreitbar hat, ohne damit jetzt alle Menschen mit psychischen Problemen zu stigmatisieren. Das müssen wir thematisieren, denn wir müssen dem Rechnung tragen, was solche Taten auch für Folgen haben, was sie für Botschaften senden an die Menschen, die heute angegriffen wurden und letztlich auch an unsere Gesellschaft, die in ihrer Vielfalt angegriffen worden ist. Das versuchen wir. Dankeschön, Herr Quent. Ja, das ist eigentlich das. Nein, das sollt ihr aber nicht versuchen. Ihr sollt einfach berichten. Ihr sollt mir verschiedene Meinungen geben und ihr sollt die Meinungen auch ein bisschen klar machen. Ihr sollt mir klar machen, dass der Typ von der Amadeo-Antonio-Stiftung kommt. Ja, wenn die Meinung noch so gefährlich ist, dass die Leute dann durchdrehen kann, dann die Meinung ja nicht, ne? So, ja, das kann man halt nicht berichten dann. Ja, aber dann muss ich wieder diesen Satz anfangen, den der OPEX mir verboten hat, dass je öfter man den Koran. Ach so. Ja, übel aufgestoßen ist mir der Satz, dass man nicht alle Geisteskranken stigmatisieren soll. Ich paraphrasiere jetzt mal. Ja, wir haben es hier jetzt mal tatsächlich mit fast der perfekten Definition von einem verwirrten Einzeltäter zu tun. Und ich finde, diese Tätergruppe kann man durchaus stigmatisieren und da muss man genauer hinschauen. Ja, ja, ich bin ja auch sehr, sehr humanistisch geprägt, was das angeht, aber man muss vorsichtig sein. Ja, man muss solche Leute vor sich selber beschützen und man muss die Gesellschaft vor solchen Leuten beschützen. Wie heißen die Muslime da links im Bild? Die Kübra, Tränendrüse gedrückt. Ja. Die hat ja nach Silvester, hat sie ja da mit ihren Feministenfreundinnen, da war sie noch ganz klein, da hat sie ja Videos gemacht gehabt. Im Publikum hat sie doch, glaube ich, rumgeheult, ne? Ja, da hieß es dann hier, wir müssen dafür sorgen, dass hier die AfD das nicht instrumentalisieren kann, weil das kann doch nicht sein. So, ja. Und jetzt das Ding ist ganz groß geworden, das Mädel. Toll für sie. Aber besonders klasse, dass sie sich per Rot duzt, ne? Mhm. Ja, aber der Adi Utlu zum Beispiel wird ja auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass diese Frau halt Verbindungen zu Mili Görüş hat. Ach so. Aber es interessiert anscheinend beim Öffentlich-Rechtlichen niemanden. Ja, außerdem hier auf der rechten Seite sitzt wieder der Herr, den wir gerade gesehen haben. Ja, genau. Darum ging es mir. Also ich habe den Beitrag gesehen und es ging halt vermehrt um Sprache. Es ging darum, dass die Würde natürlich nicht nur für männlich, weiß und christlich gilt, darum, dass Sprache zu dem Problem führt, was in Hanau vorgefallen ist, also dass es mit Sprache verbunden ist, mit strukturellem Rassismus, wie man am Wohnungsmarkt Wohnungen bekommt. Und ich habe mir auch einige Ausschnitte daraus rausgeklippt, die werde ich auf Twitter posten. Die gute Frau von den Grünen meinte, dass wir ein Vollzugsdefizit haben und dass die deutsche Waffenlobby zu stark ist. Also war eine tolle Sendung. Also. Aber es ist auch geil, wie ausgewogen. Also Gümüşay, Laschet, Roth, Gwendt. Ich wette, die Tante da vorne ist auch nicht von der AfD. Oder der CDU. Wenn die Roth sich beschwert hat, dass 500 Leute nicht festgenommen werden und dann rauskommt, dass sie alle gar nicht, dass sie auch sich verstecken. Also, was sind Beschwerden? Ne? Ja, es gibt ja nicht nur die offenen Befehle gegen Rechtsextremisten, es gibt auch offene Haftbefehle gegen Linksextremisten, offene Haftbefehle gegen muslimische Extremisten. Also, was soll das? Ja, der Artikel hier von der Zeit ist von 2016, aus dem Juli. Europa. Nein, und so viel Angst haben. Ist doch Professor von so einer Uni gewesen, Wortwin Rennen. Die Gefahr, bei einem Autounfall zu sterben, ist deutlich größer als bei einem Anschlag. Dennoch fürchten 73% der deutsche Terrorismus. Wie konnte es dazu kommen? Gute Frage. Geschrieben übrigens. Ja, wegen den Anschlägen in Nizza und in Paris. Und ich will halt darauf hinweisen, dass halt, ja, die unterschiedliche Art und Weise, wie man auf Anschläge reagiert, in den Medien halt zum Himmel schreien. Erik Markart hat getwittert, es waren nicht die Rechtsradikalen selbst, die sich den Weg in die breite Öffentlichkeit geebnet haben. Es waren große Zeitungen und öffentlich-rechtliche Sender, denen die eigene Quote zu oft wichtiger ist als der Kampf gegen Rassismus. Auch das muss nun Thema sein. Hashtag Hanau. Tja, will der irgendwo sagen, man sollte nicht mit Rechten reden und sie dann noch weiter radikalisieren lassen, ohne irgendwo Kontakt zur Gesellschaft zu haben? Ist klasse, super, Erik, wenn ich dich richtig verstehe. Der Genosse Markwart schlägt nur vor, die Presse ordentlich zu kontrollieren und denen das Finger zu haben, wenn sie staatszersetzende Propaganda schreiben. Weißt du was, wenn der so irgendwo Leuten den Mund verbietet toll findet, dann soll er ihn sich selbst verbieten. Mal schauen, wie lange das aushält. Und hier aus dem Tweet haben wir die Zahl, die von der Anna Amadeo Antonio Stiftung herausgegeben wird, deutlich unterschritten. Und das kommt aus Domestic Intelligence Agency, also vom Verfassungsschutz, 83 Mörder seit 1990. Und Islamist Terrorists killed 70 people in the same period. Das meint er nicht ernst, oder? Wir haben offene Grenzen, wir sind Europa und so. Wenn, dann rechnen wir schön zusammen. Ja. Wenn wir schon rechnen. Ja, vor allem, wenn er den Begriff islamistischer Paris. Terror, da sind deutlich mehr als 19 Leute gestorben, garantiert. Ja, bei Paris waren es 130 und 683 Verletzte und in Nizza waren es 86 Tote und 400 Verletzte. Ja, nee, Abel, nein, und die Zahl ist nicht Abel, nein. Und Science Fire ist tot, der Meinungsfreiheit Deutschland, die wurden direkt von ihrem Twitter-Account gesperrt, als sie über das Manifest von Tobias R. gesprochen haben. Und wurden direkt gesperrt. Meinungsfreiheit Deutschland ist, ja. Und war aber auch ein Artikel, der sich auseinandergesetzt hat. Also die haben zwar daraus zitiert, aber die haben mehr selber geschrieben, wie dass sie irgendwas verbreitet haben von dem Herrn. Ja, ich finde das ganz schön krass, dass offensichtlich ganz schön viele Leute, die sich mit dem Manifest beschäftigt haben, gesperrt worden sind. Also ja, und wie gesagt, genau das ist ja das Resultat von Hate Speech. So, du kannst nicht Hate Speech verlangen und es bekommen und dann meinen, oh ja, nee, das wollte ich das nicht. So, das ist ja der Quatsch daran. So, Mann. Tobias Huch, das ist heftig. Neonazis bedrohen offene Kommunalpolitiker der FDP in Regensburg. Okay, was steht denn da drauf? Gestern Hanau, morgen Regensburg? Fragezeichen. Regensburg, wir sind so frei. Und es ist so durchgestrichen. Wir sind frei. Und warum sollen das... Also ich hätte jetzt nicht auf Neonazis getippt als erstes, aber gut. Ich auch nicht. Also. Aber der macht doch Satire-Tweets. Da steht das bei dem also, weiß man nicht. Flüchtlingshelfer. Narrativ der Desinformation, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Warum ist das in Anführungszeichen? Warum ist das als Zitat? Warum steht davor Narrativ der Desinformation? Warte mal. Korrektiv hat herausgefunden, dass das Narrativ der eingeschränkten Meinung gar nicht, dass es das gar nicht gibt. Also, okay. Netzsäge gibt es auch, auch nicht. Korrektiv. Weil das ist Hassrede und Hassrede sollte eingeschränkt werden. Okay, korrekt. Und gut ist. Und wenn Augstein irgendwie Journalisten mit Adresse zum Abschluss freigeben möchte oder der Elmar Brok, die Werteunion Krebsgeschwür nennt oder so. Hey Leute, ich habe neulich mich mal damit auseinandergesetzt, was denn jetzt hier bedeutet. Hier, wie kann es sein, dass wir einmal im Grundgesetz Artikel 5 den Satz stehen haben, eine Zensur findet nicht statt, aber gleichzeitig so Sachen wie Netz.dg rauskommt und so. Wie das erklärt, das ist ganz einfach. Es gibt zwei Arten von Zensur, müsst ihr euch mal vor Augen führen, okay? Es gibt die Vorzensur und die Nachzensur. In Deutschland gibt es keine... Eine von den beiden. Die andere ja. Das heißt, es gibt schon Zensur. So. Und bitteschön, da habt ihr's. Vorzensur ist, dass du dich informieren darfst und Nachzensur ist, dass du es weiterleiten darfst. Da sozusagen bei Vorzensur wird Information davor gekappt, bevor du dich informieren kannst und Nachzensur ist, dass du es halt nicht sagen darfst. Im Grunde ist es aber scheißegal, wo du anfängst, denn in so einem Netzwerk von Leuten, in so einer Gesellschaft, wo Leute Informationen haben und sie verbreiten, wird es immer jemanden geben, der die Information hat und Leute geben, die Information weiterleiten. Das ist immer so ein komplexes Ding. Heißt, egal wo du startest und wo du Zensur ansetzt, es ist immer Zensur. Meine Güte, ey. Ja, Protest gegen neuen Unterrichtsstoff in Ungarn. Grundlehrplan einer Diktatur. Ha. Ein neuer Lernplan für Schüler hat in Ungarn massive Proteste ausgelöst, denn das Papier erklärt Nation, Familie und Heimatschutz für zentralen Erziehungsziel. Kritikern zufolge trainiert er den Kindern das Denken ab. Aha, okay. Okay, ja, kann. Ja, kann du bist sehen. Nämlich, wenn du weniger links bist, dann ist es weniger kritisch denken und ja, also das Denken wird dann abtrainiert. Achso, du meinst kritisch denken. Aha. Genau. Klasse, ja. Kritische Theorie, Damen und Herren. Ja. Das ist ein bisschen so wie das, wie es mir bei uns immer vorkommt, dass die Leute immer verblödeter werden, immer weniger die Werkzeuge bekommen, um kritisch zu denken. Interessant ist, dass jetzt da offensichtlich auf der anderen Seite kritisiert wird. Ich kann leider keine Zahlen für die Proteste finden. Irgendwie schreibt niemand in den Artikeln dazu, wie viele Leute da protestiert haben. Und natürlich gibt es auch nur Artikel, die das verurteilen auf Deutsch. Das ist sehr merkwürdig. Ja. Hier ein Artikel von Judith Sevin-Bassard. Gastkommentar, rechtsradikal, nicht mehr satisfaktionsfähig. Wie die neuen Gleichsetzungsdelirien in den, in Klammern, sozialen Medien funktionieren. In der Etikettierung politischer Positionen durch etablierte Medien und soziale Netzwerke zeigt sich, die Gesinnung obsiegt über die Differenzierung. Links ist immer okay, rechts jedoch befindet sich immer schon eine schiefe Ebene. Ja, wieder mal ein starker Artikel von der Frau Sevin-Bassard. Super Nummer. Mein zentraler Absatz würde lauten, eine Methode scheint sich in den Medien besonders bewährt zu haben. Während stets zwischen links und linksextremen Ansichten unterschieden wird, wird auf der rechten Seite alles in einen Topf geworfen. Gleichsetzungsdelirien beherrschen den Diskurs der veröffentlichten Meinung. Liberal gleich konservativ, gleich rechtsradikal, gleich rechtsextrem, gleich nicht mehr diskussionswürdig, also nicht mehr Teil der demokratischen Gesellschaft. Finde ich sehr schön zusammengefasst. Leseempfehlungen. Ja. Ja. Mann. Tja. NZZ übrigens mal wieder. Was sonst? Neue rechte Plattform. Publizist Roland Tichy scheitert mit Klage gegen Claudia Roth. Okay, wieso? Na, die Roth hat... Warte. Gesagt, dass das eine Hetzplattform ist oder irgend sowas in der Richtung. Tichy und Roder. Ja, okay, aber wie ist das denn? Im Original hat sie geschrieben, wir müssen die Stichwortgeber benennen, all diese neurechten Plattformen, deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht, von Roland Tichy über Henrik M. Broder bis zu eindeutig rechtsradikalen Blogs. Also ist vor Gericht sind nicht eindeutig rechtsradikal, also. Die sind zweideutig rechtsradikal. So. Also grundsätzlich würde ich sagen, ich begrüße das Urteil, weil Meinungsfreiheit. Also, ja, genau. die Frau Roth kann das gerne behaupten. Ich muss das nicht glauben. Ich glaube das auch nicht. Nicht beim Herrn Tichy und schon gar nicht beim Herrn Broder. Aber ich bin dafür, dass Frau Roth das sagen darf. Was ich lustig finde, ist, dass aber viele jetzt sagen, haha, Tichy hat verloren und der ist ja immer für Meinungsfreiheit und jetzt will er was verbieten und so. Und dann, das sind die gleichen Leute, die bei der Künast applaudiert haben. Also denen geht es nicht um die Sache, es geht wieder mal nur darum, den politischen Feind irgendwie zu schädigen. Ich meine, natürlich freue ich mich auch darauf, dass wir irgendwo Meinungsfreiheit aufrechterhalten. Und die gibt es in Deutschland, okay? Es ist einfach nur die Inkompetenz, die bürokratische, die Überlastung von neuen Gesetzen, die wir erlassen, dass das alles total undurchsichtig ist und total unklar ist. Manche Sachen sind erlaubt, wenn sie verboten sind, andere Sachen sind verboten, selbst wenn sie erlaubt sein sollten. Das ist ja verwirrend, ja. Political distribution of journalists based on the Twitter networks from a new paper by John Holbein. The model journalist is somewhere between Bernie Sanders and AOC. Wenn du etwas runterscrollst, sehen wir die tolle Grafik. Ist natürlich nur auf dem US-amerikanischen Raum, aber ich fand es interessant, dass wenn du einfach nur analysierst, wer wem folgt auf Twitter, dass halt, ja, halt die Linke halt einen massiven Überbau hat und irgendwie bei konservativ halt irgendwie, naja, es etwas dünn aussieht. Also. Bei uns wäre das wahrscheinlich ja. zwischen Habeck und hier wäre es zu Kipping oder so. No. Der Average Twitter-User zwischen Barack Obama und Median Senator, Median Senate R. Republicans. Ah ja. Sehr lustig, dass der Mitch Romney hier drauf ist. Der ist ja an sich mittlerweile auch Demokrat. Er hat ja angeboten, mit einem als Vizepräsidentschaftskandidat mit einem Demokraten als Präsident zu kandidieren. Was? Und dann hat das direkt wieder zurückgezogen, weil alle gelacht haben. Die beiden Artikel hier sind von der Bundeszentrale für politische Bildung, der hier und der nächste, sind allerdings schon von 2017, wollte ich einfach trotzdem mal zur Aufmerksamkeit bringen, weil es ist Pro- und Contra-Hufeisenmodell im Endeffekt. Oder halt Extremismusmodell, also der Gleichsetzung der Gefahr der beiden Ausleger von extremistischer Politik. Sind für beides Argumente drin. Ich finde das ein Renner, also so sollte die Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, öfter agieren, dass man so ein Pro und Contra hat. Ja. Wollte ich einfach nur mal mit reinbringen. Hier hat Korrektiv herausgefunden. Warte mal ganz kurz. Die beiden Artikel, ich war jetzt gerade nur mal kurz zum Klon, aber ich zugehört. Die beiden Artikel mit Ungarn und mit Tichy, das war falsch, was er da gesagt hat. Tichy hat sich gewehrt vor Gericht gegen eine Tatsachenbehauptung, gegen die Tatsachenbehauptung, dass er seine Berichterstattung auf Lügen stützen würde. Ja. Nee, wir haben doch Abel hat doch die Formulierung vorgelesen. Ja, der Richter hat gesagt, das ist Meinungsfreiheit. Das fällt unter Meinungsfreiheit. Aber der Tichy hat gesagt, das ist eine Tatsachenbehauptung. Und das war ja auch eine Tatsachenbehauptung. Deswegen hat der Tichy vorletzte Woche schon gesagt, dass er dann dazu übergehen wird, das selber mit dem Spiegel zu sagen. Dass der Spiegel seine Berichterstattung auf Lügen und weiß ich nicht, was er dann noch aufbaut. Ja, da wäre ich auch für die Meinungsfreiheit von Tichy. Genau wie ich hier für die Meinungsfreiheit von der Roth bin. Das ist ja nicht. Ja, ist es eine Tatsachenbehauptung, ob einer seine Berichterstattung auf Lügen aufbaut oder nicht? Ich finde es schlimmer, was der Augstein über Tichy und Bruder gesagt hat. Die haben Adressen. Da schwingt eine Aufforderung mit. Da schwingt so ein unterschwelliger Gewaltaufruf für mich mit. Aber die Roth hat einfach nur ihre Meinung zu Tichy und Bruder gesagt. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich muss sie nicht teilen oder ich muss sie nicht für richtig halten. Aber ich finde es schon vernünftig, dass sie das sagen darf. Okay. Ich finde es harte, üble Nachrede, aber okay. Und in Ungarn war das ein bisschen so, dass da jetzt ein paar Sachen aus den Lehrplänen geflogen sind. Ja, die, sagen wir mal, den üblichen Verdächtigen nicht gefallen haben. Also diese ganzen Gender-Zeug in den Grundschulen und so weiter fliegt da wohl raus. Also die Sexualerziehung und so weiter ein bisschen zurückgeschraubt. Solche Dinge. Da weiß ich nicht genau, ob das wirklich so kritikwürdig ist, wie das da beschrieben wurde. Da hätten wir vielleicht mal reingucken können, aber gut. Also das ist eben sozusagen so eine Story von Ungarn, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob das ja. stimmt. Da ist halt in der Acid-Pro-Presse, wenn es einmal auf dem Lehrplan Richtung konservativ geht, dann ist es Rückkehr vom Faschismus und der böse Ostmann, der sich aus der den Faschismus wiederbelebt. Und wenn es Richtung links geht, dann ist es natürlich eine Bildungsreform zum kritischen Denken. Ja, ich hatte da auch nur also, reingelesen und das klang auch so nach dem Motto, also dass irgendwelche Sachen da jetzt wirklich rausfliegen, hatte ich jetzt gar nicht so gelesen. Ich hatte nur vor allen Dingen gelesen, dass sie halt ja ihren Staat da irgendwie loben wollen, ja, und so ein Zeug, ja, ne, was natürlich auch... Genau. Auch irgendwie so, ja, gibt's natürlich auch in irgendwelchen totalitären Regimen so, ne, dass das alles voll geil ist, was man da macht und die Geschichte super ist und so. Totalitäre Regime wie die USA, meinst du, wo man morgens aufsteht und die Flagge grüßt? Ja, ist ja auch nicht überall so. Ja, aber ich meine, wir haben halt hier eine Sondersituation. Unser Patriotismus ist halt böse, deswegen haben wir den schon in der Muttermilch, haben wir Surrogat bekommen dafür und so. Aber in vielen anderen Ländern ist das ganz normal und gehört auch, gerade in den Ostblockländern ist dieser Patriotismus auch ein Teil der Befreiung aus dem Schatten der Sowjetunion und das gestehe ich denen noch zu. Ja, sicher. Ich hoffe dann nur, dass sie sich dann auch an die Dinge halten, die auch wirklich so sind und nicht irgendwie sich dann da was zusammenlügen oder so, damit sie sich besser fühlen oder irgend sowas. Hm. Okay. Gesucht Influencer Jung und Rechts, Naomi Seibt und Niklas Lotz, also der Never Forget Niki, die sind Teil eines rechten Netzwerkes und das hat auch mit der Veranstaltung der freien Medien, mit der AfD zu tun und das ist ein Netzwerk und ich finde es total klasse, das Korrektiv, das Vorstellen. Und ich frage mich, ob das vielleicht bei anderen politischen Richtungen auch so funktioniert, dass es dort Netzwerke gibt, wie bei den Linken oder bei den Grünen oder Liberalen. Ich meine, Montparnasse. Also. Was ist Funk? Ja. Ja, kann ja nicht sein. Ne? Ich meine, was sind irgendwelche Leute, die für eine linken Abgeordnete gearbeitet haben und jetzt ihr eigenes Institut für unsere politische Meinung ist das einzig Okay in der Gesellschaft, Demokratie und so weiter leiten, ja. Ja, eben. Und was meinen Sie da jetzt mit der Mediendings? Die waren doch da beide gar nicht, oder erinnere ich mich da falsch? Die waren im Kinderbereich. Nein. Das war mit den Bällen unter wahrscheinlich, genau. Passen ja gut hin. Ich weiß auch nicht, aber das ist... Hattest du nicht gesagt, die also praktisch der Never Forget Niki wäre sozusagen mit Hilfe von einem Netzwerk aufgebaut worden auch eben? Ja, das unterstellen sie hier. Also, dass der lange nichts gepostet hat und dann bei irgendeinem, der bei den freien Medien, glaubt Philosopher Perensis, dass er da das erste Mal dann aufgetaucht ist und dass es da scheinbar ein Netzwerk gibt und das Rechte oder konservative pushen. Also, und Never Forget Niki wird auch unterstellt, dass er eben Neurechter ist und Never Forget Niki betont immer wieder, dass er halt konservativ und bürgerlich ist und da streitet sich jetzt Korrektiv und will herausgefunden haben, dass es da Netzwerke gibt. Also, ja. Ja, hier haben wir wieder mal einen Artikel zum Thema die bösen Gamer. Das Foto ist der Herr Yiannopoulos auf dieser AfD-Konferenz, von der wir eben gesprochen haben, beziehungsweise auf der Veranstaltung 8 dieser AfD-Konferenz. Und hier wird halt das rechte Netzwerk rechter Online-Kulturen vom Gamergate zur Alt-Right. Zu Trump heißt es, glaube ich, dann noch weiter. Ich muss mir den gerade mal selber hier aufmachen. Na, wo habe ich denn da? Ne, von Trump zu Alt-Right nur, okay. Und natürlich haben wir hier wieder alles drin. Manosphere und Incels. Die Männerbewegung in Amerika, die MRAs, die feiern die Maskulinität. Was ist das Ding von der Amadeo und Jürgen Stiftung auch? Das nicht so? Ja, Mann, mach mir doch die Pointe kaputt. Oh. Mann. Vielen Dank, also ehrlich. die MRAs propagieren die Ungleichwertigkeit von Frauen und LGBTIQ laut diesem Artikel. Die bilden den Kern der Manosphere und die benutzen das Wort Red Pilling. für die verschwörungsideologische Erkenntnis, dass Feminismus eine Verschwörung gegen, in Klammern, weiße Männer sei, welche von Kulturmarxisten durchgeführt werden würde. Dann gibt es einen Absatz, der heißt Hardcore-Gaming-Subkulturen und Gamergate. Und wir können uns alle schon denken, was da kommt. Die Kampagne hatte zwei Ursprünge, die beide mit einem Computerspiel der Entwicklerin Zoe Quinn in Verbindung stehen. Sie hatte 2013 das Spiel Depression Quest veröffentlicht, das mehr interaktive Geschichte, denn ein klassisches Computerspiel ist. Dies hatte Hardcore-Gamer erzürnt, die dem Game seinen Charakter als Game absprachen, da es zu künstlerisch sei und darauf abzielen würde, das unpolitische Gaming zu politisieren. Zu künstlerisch ist gut. Das ist schon mal völliger Grütz. Ab Mitte 2014 verbreitete dann ein Ex-Freund von Quinn mehrere intime Blogpostings, stimmt nicht, es war eins, indem er ihr vorwarf, zum Vorteil ihrer Karriere ihn sexuell betrogen zu haben, stimmt, war auch so. Auf Twitter, Reddit, 4chan organisierte sich anschließend ein heterogenes Netzwerk aus Individuen und Gruppen, das, um den eigenen misogynen Charakter zu maskieren, Gamergate als Kampagne für Ethik im Games-Journalismus und gegen eine linksliberale Politisierung des Gamings startete. Das Gamergate ist ja schon, aber andere Leute, ja, andere Leute, die haben Verschwörungstheorien, ne? Aber da sind diese Leute, verschiedene Individuen und Gruppen, und die erfinden extra was, die erfinden da was über Ethik im Journalismus, damit sie hassen können, endlich. Sorry, ganz kurz, eine Hochrechnung vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein am 23. Februar 2020 sagt eben, Hochrechnung des Bürgerschaftswahlen 2020 im Vergleich zu den endgültigen Ergebnissen der Bürgerschaftswahl 2015 sind apropos so von 20:02 Uhr, das ist der Stand jetzt gerade, AfD 5,6%, FDP 5,1%, Grüne 23,6%, Übrige 6,2%, Die Linke 9%, CDU 11,3%, SPD 39,2. So, also AfD hat mehr als 5%. Das ist das, was ich hier sagen wollte. Ja, in den Hochrechnungen der großen Sender ist sie bei 4,9. Aber ich habe mir schon gedacht, dass man besser nicht den Ehrenfell verteilt, bevor er erlegt ist. Wartet noch ein bisschen ab. Also, die AfD hat 0,5% an Stimmen, an Punkten von 2015 bis 2020 jetzt verloren, aber das ist nicht unbedingt aussagekräftig oder hängt irgendwie mit Hanau zusammen. Also, ja. Kommen wir zum Thema zurück. Ja, genau. Gamergater nutzten ihre Masse, um Druck auf Unternehmen auszuüben, Diversity innerhalb von Games zurückzudrängen. Das ist eine fette, dumme Lüge. Der Druck auf die Unternehmen wurde einzig und allein ausgeübt, indem man gesagt hat, guck mal, das hier schreiben die Journalisten über eure Kunden. Sie bezeichnen sie als Kackschleudern und hässliche Männer mit Mario-Hüten, die im Basement wohnen. Ja? Und deswegen haben wir das Gefühl, ihr solltet da nicht mehr inserieren. Und das deuten die hier um in das Zurückdrängen von Diversity innerhalb von Games. Das ist schon sehr unaufrichtig. Und in meinem alten Skript für den Beitrag hier stand, dass ich mich jetzt gewundert hätte, wo das denn herkommt, aus welcher Ecke dieser Artikel wohl kommen mag. Und der Mammon hat es ja eben schon vorweggenommen. Aber wenn man guckt, wer die beiden Autoren sind, sind beide bei der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt. Ja, und dann wundert einen auch nicht mehr, dass hier alles nachgebetet wird. Es geht noch weiter dann mit Bannon, Breitbart und Milo natürlich, Radikalisierung auf 8chan, Christchurch natürlich, wie die Neoreaktionären sehen sie die liberaldemokratische Grundordnung als Fehler. Für sie ist die erstrebenswerte Zukunft jedoch kein kapitalistischer Autoritarismus, sondern der totale Zusammenbruch einer von ihnen als degeneriert und korrupt wahrgenommenen westlichen Gesellschaft. Das ist es, was ich mir wünsche. Ihr habt den Gamergater genau getroffen. Ich will nur anrennen, ihr seid solche Arschlöcher. Es ist unglaublich. Genau, ich mache mir gerade hier schon seit, wie lange machen wir das? 4 Jahre machen wir uns Sorgen um die Demokratie und die Grundrechte und den ganzen Scheiß. Du willst mir erzählen, ja. Ich will genau das Gegenteil. Ja, und widerlegen. Vor allen Dingen, wenn die Leute dann fragen, so, ja, was habt ihr denn für ein Problem mit hier mit Antifaschismus und so, das ist doch alles nicht so wild. Und dann gucke ich mir diese kompletten Lügen an, die hier verbreiten und dann irgendwie fordern, dass man darauf jetzt irgendwie seine Handlung aufbaut und das von so einem Institut, das wir gerade gesehen haben, Verbindung zur Regierung hat, zur Landesregierung auf jeden Fall. Und beim Bundestag sprechen die auch oft genug vor. bei irgendwelchen Parteien und als Experten von irgendwelchen Parteien. Also da wird einem ganz anders. Also das ist auf und jeden Fall. Ja. Auch hier um die Überschrift. Ne? Also für wen ist das geschrieben worden? Für das antifaschistische Infoblatt, ja, die sich hier oben einen roten Winkel auf ihr Ding kleben. Und damit sich also in eine Reihe stellen mit den Leuten, die wegen ihrer linken Meinung in ein KZ gekommen sind. Man stelle sich vor, das würden andere Leute machen, sich so ein Ding ankleben und sagen, ich bin genauso gefährdet wie jemand, der mal im KZ war. Und dann möchte ich euch nochmal einen lustigen Witz erzählen, liebe Leute von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die diesen Krempel hier geschrieben haben und die sich über dieses Zeug aufregen. Weil ich habe ja so 3 Meter dahinter gesessen, wo dieses Bild hier gemacht wurde und habe mir diesen ganzen Kram da angehört, den der Maler gesagt hat. Zum einen hat er viele Dinge gesagt, die die Leute da ja nicht so unbedingt gut aufgenommen haben. Zum Beispiel das, was war der eine Spruch irgendwie, dass Springer irgendwie der linke Arm der Antifa wäre oder irgend so ein Schwachsinn, wo es da Wuchsbäuschen still war. Ja. Milo hat doch darüber erzählt, wie er an deutschen Bahnhöfen gerne Sex auf der Toilette hatte, also schwulen Sex, und dass das ziemlich Spaß gemacht hat. Mit der Toilette und weiß ich jetzt nicht mehr, aber er hat auf jeden Fall gemeint, dass er in Berlin den besten Sex seines Lebens gehabt hätte. Ja, der Mann ist homosexuell und dieser Raum voll mit ein paar der konservativsten Leute in Deutschland hat sich köstlich amüsiert über diese Storys, die er da erzählt hat. Also, ja. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie das Schlimmste ist, so das Schlimmste, was Deutschland zu bieten hat an Konservativen, dann ist es auch nicht so schlimm. Also tut mir leid. Das muss man einfach mal dazu sagen. Da sind wir weit davon entfernt, irgendwelche Leute in irgendwelche Lager zu stecken. Aber man sagt doch immer, das nutzt dem rechten Lager. Tja. Alejandro Argandona twittert, Western localization history. Change woman character to man, hitting woman bad. Change trans character to woman, trans bad. Delete the gay, gay bad. Erase blood, blood bad. Titties good. Erase titties, titties bad. Blood good. Change man to LGBTQ barbecue, man bad. Mood swings, idiots. Mood swinging idiots. Das war es doch schon. Einfach die verschiedenen Stimmungen der Zensurbestrebungen bei der Übersetzung von Medieninhalten aus Japan und Asien in die USA. Was halt eben genau das erklärt, was ich davor meinte. Okay, Zensurbestrebungen und Hate Speech und so und alles das, was Leute in ihrer Sensibilisierung nicht wahrhaben wollen, ist im Endeffekt einfach nur ein ideologischer Quatsch. Das hört da nicht hin, Mann. Wenn irgendjemand von Hate Speech redet, hört dem nicht zu. Das ist Müll. Außer mir. If you are a conservative, you have no chance. Games Journalism Insider Outs Click that runs industry like a private domain. Da schreibt eine Frau bei Russia Today darüber, dass der Videospieljournalismus Probleme hat mit einer Clique, die Journalismus mit Aktivismus verwechseln und gegen die man nicht aufbegehren darf, weil man sonst von der Industrie ausgeschlossen wird. Ach was. Hört, hören. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Game Journal Pros hieß das. Oh, wer hat das denn eingereicht? Ich nicht. Ich war's. Diesen Artikel habe ich geschrieben für die österreichische Wochenzeitung Wochenblick. Leider haben sie hier ich verstehe das nicht ganz, in der Printausgabe ist mein ganzer Titel drin, hier haben sie den Titel gekürzt, hat wahrscheinlich nicht in ihr Feld gepasst oder so. Eigentlich hieß es, wie Medien aus einer Konsumentenrevolte ein vielseitig verwendbares Schreckgespenst machten, aber der Österreicher sagt lieber kreierten, weiß nicht. Ist ja lang. Ja, ist lang, aber ist schön. Ich hatte 3.500 Worte Platz, um zu Gamergate was zu sagen. Und wenn es jemanden interessiert, wochenblick.at, glaube ich, ist es. Viel Spaß. Hier haben wir News von der Labour-Partei aus Großbritannien. Und zwar tun die sich gerade selbst zerstören über die Idee, dass man halt trans halt den Tipp mehr üben darf und man alle ausschließen sollte aus der Partei, die nicht auf der Translinie sind. Und da gibt es halt auch die TERFs und das ist ein ideologischer Grabenkampf innerhalb der Linken. Und plus Man will sich eventuell von dem Antisemitismus-Gedöns von Corbyn distanzieren, verabschieden und will sich stärker zu Israel bekennen. Das fand ich interessant. Oh ja, und hier haben wir wieder mal, was machen eigentlich die Feministen, wenn man nicht hinguckt? Wir können keine feministische Zukunft haben, wenn wir die Familie nicht abschaffen. Die feministische Denkerin Sophie Lewis, Denkerin, Kicher, hat einen radikalen Vorschlag für unsere Gesellschaft, nämlich weg mit der Familie, das Ganze vergesellschaften, weil die nukleare Familie war ein Fehler. Und so könnte man ja auch dafür sorgen, dass halt die Arbeit, die mit Kindern verbunden ist, die psychische Arbeit, die Care-Arbeit, die ja natürlich immer nur von Frauen ausgeführt wird. Abel, warst du heute 3 Stunden mit deinem Kind im Schwimmbad? Ah, Abel ist gerade nicht da wahrscheinlich, aber er war 3 Stunden mit seinem Kind im Schwimmbad heute. Und diese Arbeit soll der Abel nicht mehr allein machen müssen, sondern dann wäre das so, dass halt die Frauen, die Mutter werden wollen, die vermietet man dann an die Leute, die Eltern werden wollen, und die kriegen die Kinder dann, weil die das wollen, und die anderen Frauen müssen das nicht, weil die das nicht wollen. Und dann sind die Kinder mehr oder weniger so, die werden halt für alle, ne? Für alle sozusagen, die werden dann, außerdem zerschlägt man so halt auch den Kapitalismus, weil die Kleinfamilie ist halt nun mal die Keimzelle des Kapitalismus, und ohne die würde der nicht funktionieren. Und da hätte man ganz andere Dynamiken und könnte die Gesellschaft ganz anders organisieren, wenn es halt diese lästige Familie nicht gäbe. Und ja. Und jeder kann für jeden Leihmutter sein. Ja. Und das wird nicht die Gesellschaft schwächen und kaputt machen und zerstören. Nein, bin ich ganz sicher, dass wenn man die kleinste Zelle der Gesellschaft nimmt und da Gift rein injiziert, das betrifft den Rest der Gesellschaft nicht, weißt du? Auf jeden Fall. Zelle, hat gesagt, es kommt nicht auf die Größe der Zelle an, sondern wie man sie verwendet. Der Witz ist, dass wir den Artikel "We can't have a feminist future without abolishing the family" halt eine Woche danach kommt, der Ursprung der Familie und des Privateigentums und des Staates von Engels, der halt selbigen Unfug schreibt. Goebbels hat übrigens auch gesagt, man könne die Erziehung der Kinder nicht den Eltern überlassen. Nur mal so. Ja, hier habe ich ein Buch, das soll ich dir empfehlen, Abel. Und zwar geht es darum, wie das Patriarchat beschrieben wird, beziehungsweise en Detail sozusagen, wie die eine Hälfte der Daten, eine von den Daten beherrschte Welt, die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Wenn du mal reinscrollst, da sind auch 2, 3 Beispiele drin, in so etwas größer geschriebenen Lettern. Da ging es um Führerschein. Kannst du noch reinscrollen, Chris? Was, wohin soll ich scrollen? Etwas runterscrollen, da waren so ein paar Sprüche aus dem Buch. Jedenfalls Produktbeschreibung. Ja, auf dem Bild, genau. Ja, die blauen Dinger. Weltweit werden 75% der unbezahlten Arbeit von Frauen verrichtet, heißt es da. Ja, also da kann man sich dann schon vorstellen, was für Statistik dahinter steckt, ne? Eben die gemachte, gefärbte und Beauftragte, die dann eben das entsprechend gewünschte Ergebnis geliefert hat. Oh Gott, die haben diesen bescheuerten Klimaanlagenscheiß da reingeschrieben. Ja, dieser genau. Level ist das. Da steht die ganze Bullshit drin. Oh Gott. Ja. Wer muss es auch nicht aufnehmen? Wer das Klimading nicht versteht, da haben sich da Feministen im Fernsehen drüber aufgeregt, auf Sky News, im australischen internationalen Ding, da Fernsehen, darüber, wie hier Männer ja das Thermostat im Office kontrollieren, und das hier ist halt echt unterdrückend für Frauen, weil die sich ja sonst zu warm anziehen würden im Sommer oder zu kalt anziehen würden im Sommer, und dann wissen die nicht, was los ist, und dann holen die sich einen Schnupfen, und dann ist denen generell nicht so gerade angenehm. Aber den Kerlen geht's gut. So. Ja, den Kerlen geht es vor allem in Wales gut. Nicht so gut geht es den Leuten in Wales, wenn sie 19 sind, autistisch und auf der Straße etwas zu laut rufen. Hier haben wir einen 19-jährigen Jungen, der 200 Pfund Strafe zahlen muss und außerdem eine Ausgangssperre bekommen hat, weil er einem Polizisten zugerufen hat, "Is it a boy or a girl?" Allein in dem Zuruf, wenn man jetzt noch runterscrollt und das Bild von dem jungen Herrn sieht und diesen Zuruf, "Is it a boy or is it a girl?" Wenn das jemand auf der Straße ruft, würde ich den von vornherein schon mal vielleicht nicht für den hellsten von allen Leuten halten. Und er sieht jetzt, ohne irgendwas Böses sagen zu wollen, auch nicht aus wie der hellste von allen Leuten. Ja, 200 Pfund Strafe, weil er das diesen Polizisten angebrüllt hat. Is it a boy or a girl? Er hat das auch zweimal gefragt. Und der Polizist war danach traurig und hat sich angegriffen gefühlt und hat ihn angezeigt. Und der Polizist ist männlich oder weiblich? Ne, der Polizist ist trans. Ah, okay. Aber jetzt komme ich mit. Aber ich meine, wenn mich so jemand, der so aussieht, auf der Straße irgendwie anblafft, da is it a boy or a girl, würde ich halt sagen, okay, ist vielleicht, keine Ahnung, was mit dem ist, aber irgendwas stimmt nicht. Aber ihn anzeigen wäre nicht meine Reaktion. Wenn er jetzt was wirklich Beleidigendes gerufen hätte, würde ich das verstehen. Wenn er irgendwie seinem Hund den Hitlergruß beigebracht hätte, Mars, das wäre ja in England auch. Mars, mein Junge, das ist ja genau das Ding. Das ist so beleidigend. Ja, nee, so funktioniert das nicht. Das ist genau der Punkt. Der Typ hat es eben gemacht, weil es beleidigend ist, weil er darin eine Gefahr für die Verrohung der Gesellschaft sieht, wenn sowas erlaubt wird. Es ist überhaupt nicht beleidigend für Leute, die halt eben eine ganz andere Wahrnehmung haben von dem, was Beleidigung ist. Aber das ist genau, was ich meine, Mann. So, Hate Speech ist deswegen überhaupt kein wissenschaftlicher Begriff, weil jeder daraus das machen kann, was ihm gerade nicht passt. Aber dann wird nicht die ganze Gesellschaft hinterherziehen müssen. Aber einige tun es ja dann schon, wie es aussieht, weißt du so. Und ich stimme dir absolut zu, aber weißt du, das Problem ist halt eben, dass man Leuten beibringen muss, besser damit umzugehen. So, wenn jemand etwas Wahres behauptet über dich, dann akzeptier es, egal ob es dir gefällt oder nicht. Wenn es halt Quatsch ist, ja, dann verwerf's oder lach drüber, aber nicht irgendwo bestrafen wollen, Mann. Ja, hier haben wir auch einen weiteren Auswuchs des ganzen Wahnsinns einfach. Why I'm asking white critics not to review my shows, warum ich nicht möchte, dass Kritiker halt Kritiker weißer Hautfarbe meine Show besuchen, ist natürlich aus der nicht weißen Perspektive geschrieben, sag ich mal, ich zitiere mal was. White folks do not understand what it's like to walk through the world as a person of color. However, as a person of color, being constantly inundated with whiteness in the media, in our everyday lives, in academia, in institutions, we are required to understand whiteness. We know how and when we need to code switch, how to present as or act white to gain respect. With all of this in mind, we decided to request only IBPOC reviewers be invited to critique the show. Also die möchten, dass nur indigene, schwarze Menschen von Farbe über ihre Aufführung schreiben, weil die anderen die sowieso nicht verstehen. Hat man früher Segregation genannt, wenn halt eine Sache nur für die einen war und eine andere für die anderen. Aber anscheinend hält das diese Künstlerin für einen Fortschritt. So irrsinnig das auch erscheinen mag. Finde ich gut. Das hier ist eine absolute Leseempfehlung von mir. A good story well told. Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood and the Politicization of Art Criticism. Also eigentlich genau unsere Schiene, aber viel zu lang, um hier, also da könnte man einen Sonderstream eigentlich fast über den Artikel machen. Großartiges Ding, setzt sich auseinander mit zwei Kritikern, die halt Tarantino versucht haben, für den Film an den Karren zu fahren. Zum Beispiel fallen da Sachen wie, das sei ein lächerlich weißer Film, obszön reaktionär wäre die Message des Films. Und natürlich weiß man ja, dass Tarantino ja schon immer gerne rassistische Sprüche in die Münder seiner Charaktere gepflanzt hat und so weiter und so fort. Oder der will Hollywood irgendwie von seinen bösen Taten mit dem Film irgendwie absolutieren und auch sich selber irgendwie da rausziehen für seine Exzesse, seine Fehler, die er gemacht hat und zum Beispiel halt die grafische Gewalt und die rassistischen Sprüche, die Leute werfen, das und natürlich auch seine Frauenfeindlichkeit und der David Ottlinger, dem ich großen Applaus hier für den Artikel spenden möchte, zerlegt diese Kritiker und beschreibt nebenbei noch, warum das ein wirklich toller Film ist, den man sich angucken sollte. Mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, ich habe ein Update zu den Wahlen in Hamburg. Stand 20.32 Uhr. 70% der Stimmen sind schon ausgezählt. AfD hat 5,5% erreicht. Ist so das. 5,5%? Yep. Ich verstehe das nicht. Sind die Prognosen immer bei uns immer noch so sehr von Wünschen geprägt? Dass sie die lieber runterrechnen und dann am Ende machen die auf einmal einen Sprung? Oder? Nee, davor war nur so ein Moment in der Statistik her. Das war im Endeffekt, als ich gemeint habe, hier, die haben 5,6 gehabt. Das war bevor die neuen Daten rauskamen, die Abel da zitiert hat. Da hatte eine Zeit lang die AfD 4,9% Stimmen gehabt, weil andere Parteien mehr bekommen haben in der Zeit. Aber jetzt bei 70% der Stimmen hat die AfD eben 5,5. Die großen Sender haben immer noch 4,9 da stehen. Ja, genau, weil der Stand da erst 20.02 Uhr ist. Das Ding ist von 20.32 Uhr. Ich nehme an, wir werden so um 9 Uhr die richtigen Ergebnisse wissen. Also die endgültigen. So. Ja, gut, ich meine, entschieden ist das eh. Ja. Also, egal ob Rot-Grün wird es wahrscheinlich werden. Es wäre sogar eine Mehrheit da für Rot-Rot. Ja. Also Aber ja, ich meinte einfach mal so historisch, das mal festzuhalten. Yep. GroKo wäre natürlich gut. Auch möglich. Oder Jamaika. Jamaika. Remove Amber Heard from Aquaman 2. Die Hashtag Man2-Kampagne nimmt Wind auf. Die nennt es nicht wirklich so, aber ich würde es so nennen, wenn ich das sagen hätte, die Mentor-Kampagne. Nee, die Frau, die halt den Johnny Depp misshandelt hat, da sehnt man sich jetzt danach, dass die eben, dass ihr Lebenswerk halt kaputt gemacht wird, aus Filmen rausgeschnitten etc., so wie man es bei der MeToo-Kampagne auch gefordert und zum Teil umgesetzt hat. Also, ja. Da möchte ich auch mal sagen, ich bin weder für das eine noch für das andere. Also, weder möchte ich Männern das Leben kaputt machen, noch Frauen. Aber wenn Aquaman 2 dein Lebenswerk ist. Naja, gut. Das sind sicher ein paar Miller auf deinem Konto. Mehr als du oder ich im Jahr verdienen. Das schon, ja. Zugeben. Aquaman 2. Ich bin froh, ich habe noch nicht mal den ersten gesehen. Ich kann keine Superheldenfilme mehr sehen. Ich kotze nur noch. Oh mein Gott. Wo sind die Fahrradwege bei Lego? Das beliebte Spielzeug gerät unter Feuer, weil es die Autokultur verstärkt. Weil nämlich, ihr kennt alle diese schönen Bodenplatten von Lego mit Straßen drauf. Hier, im Bild sieht man sie ganz links, wo diese LKWs stehen und die Buggys oder was. Oder hier auch geradeaus an dem Hafen vorbei. Die haben keine Fahrradwege aufgedruckt, weil, naja gut, man muss halt bei so einem Spielzeug, man hat nur gewisse Fläche, man muss abstrahieren und dann lässt man einige Details weg. Man hat hier übrigens auch keine richtigen Randsteine mit einzelnen Steinen und der Boden ist auch nicht asphaltfarben, sondern einfach nur grau. Aber genug für irgendwelche Umweltaktivisten, Lego da jetzt dazu zwingen zu wollen, Fahrradwege auf ihre Grundplatten zu drucken. Ich finde es gut. Lego muss erwachsen werden. Ja, genau. Lego. Spaß kann nicht im Vordergrund stehen. Wer ist das denn? Eine einfache Frage, laut der Artikel vom Don Alfonso. Ich wünsche mir den Zuhörern hier, dass sie sich diesen Artikel durchlesen in Ruhe. Mir hat er gefallen. Ich fand den toll. Ich wollte ihn weiterempfehlen. Ist der denn frei von Don Alfonso? Ja, der ist auf seinem eigenen Blog. Ah ja. Rebellenmarkt, wie der Glaube heißt. Mhm. Ja, und hier in dem Artikel, der ist leider nicht frei verfügbar, hat der Don Alfonso einen RuPaul-Vergleich gemacht, dass die traditionellen deutschen Kleider, also Tracht, dass das ja auch nur eine Art von Fetisch ist und dass halt manche Leute bei den kulturmarxistischen Merkel-Partys nicht mitmachen wollen Und er war deswegen in der Illner-Folge, die wir vorhin hatten, wurde er erwähnt, nicht namentlich, aber die Welt verbreitet kulturmarxistische Verschwörungstheorie. Und dabei ist es einfach nur eine Denkschule der Linken, die halt in der Kulturpolitik von links machen möchte, so wie gerade davor Car Culture kritisiert worden ist. Gibt es halt Linke, die Kultur kritisieren und den Satz halt verwendet und steht deswegen jetzt in der heftiger Kritik, dass er natürlich ein Übernazi ist. Weil, ist ja klar. Ich erkläre es auch gerne den Leuten nochmal. Wir haben diesen Begriff uns zurückerobert von den Hatern und benutzen ihn jetzt selber, um uns zu empowern. Aber das versteht ihr nicht. Educate yourself, Shitlords. Ablehnung des Gesetzesentwurfs zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz vom 15.12.2019. Das ist eine Petition, die die progressive Idee, dass man jetzt das Grundgesetz nochmal ändert und nochmal irgendwas reinschreibt, was speziell für Kinder gelten soll, dass das halt mit einer Petition halt verhindert wird. Solange es diese Bestandungsparagrafen gibt, halte ich das für eine Farce. Halte ich das für eine Frechheit vielleicht sogar annähernd. So. Also. Ich weiß auch gar nicht, was für Zusatzrechte Kinder brauchen. Das geht doch, wenn dann überhaupt, nur um eine Einschränkung von Rechten, die eh schon garantiert sind übers Grundgesetz. Aber dir steht doch schon alles zu. Ich keine Ahnung. Taschengeld. Das ist dann einfacher, das Fernsehen zu nehmen, vielleicht oder so. Haben wir auch schon ausgiebig drüber gesprochen, vor Jahren ja auch schon. Ne? Also dieses Ding mit den Kinderrechten, das kommt ja immer mal wieder auf. Also eigentlich mittlerweile fast in jeder Legislaturperiode. Und es gibt dafür auch aus den älteren Perioden schon immer diese Expertenanhörungen, wo auch die Leute gesagt haben, dass es im Prinzip alles überhaupt gar keinen Nutzen hat. Aber die kommen jedes Mal wieder damit an. Das ist denen so wichtig, vor allen Dingen so den SPD und Linken und so. Ne? Also ja, die scheinen da viel von zu halten und weiß der Geier, was bei der Nummer dann rauskommt. Also ich habe da auch kein gutes Gefühl, wenn man sich halt eben anguckt, mit welcher Vehemenz das halt immer wieder vorgetragen wird, obwohl jeder, der sich anguckt, sich halt nur denkt so, was, warum? Ne? Also ich meine, ja, alle Grundrechte sind ja im Endeffekt auch dem Staat gegenüber und die sind ja halt gegeben. Klar, die Kinder können nicht alle Rechte selber wahrnehmen, sowas wie beschränkte Geschäftsfähigkeit und so. Und Religionsfreiheit ist ja erst mit 14 und so. Ne? Also vorher scheinen das dann die Eltern den ganzen Mist, mit dem man sich dann da noch rumprügeln muss. Ja, aber es ist halt so. Ja, und das mit der Beschneidung haben wir auch gerade angesprochen, das ist halt auch absoluter Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt, wie sie sich dann da umdrehen und plötzlich sagen so, ja, hier und jetzt, das ist ja hier alles so schlecht für die Kinder, keine Ahnung. Ja. Das fand ich relativ interessant. Du hast ja bei YouTube die Möglichkeit, in den Kommentaren eine Blacklist von bestimmten Wörtern aufzustellen, also bei denen bestimmte Wörter ausgeschlossen werden, wenn du kommentierst. Und in dem Artikel gibt es weiter unten eine Grafik, wo halt man sich die YouTube-Stars aus Deutschland, wovon ich die meisten nicht gekannt habe, aber trotzdem sich die angeguckt hat und welche Kommentare denn blockiert werden. Bibi blockiert Fake, Dagi B Meinungsfreiheit, Simon Unge CDU. Ich fand es interessant. Also interessant finde ich den Begriff, der hier oben steht, rechts, Schleichwerbung. Dass den jemand indiziert, sozusagen, finde ich ja schon ganz schön frech. Clickbait auch. Also, du darfst nicht drunter schreiben, dass das Clickbait ist, wo ich mir denke, läuft. Meinungsfreiheit ist natürlich auch gut. Hat der Junge auch Milch blockiert? Wahrscheinlich, ne? Hier haben wir den Lord Factotum. Politiker sind keine höhere Kaste. Bürger, eine Einteilung in Bürger erster und zweiter Klasse mit besonderen Rechten, ist ganz klar verfassungswidrig, sagt der Lord Factotum. Totum als Verfassungsrichter. Jeder, der das unterstützt, ist verfassungsfeind und gehört des Amtes enthoben. Und ist der Maßnahme. Ja, muss ich immer aber sagen, dass es das schon lange gibt, solche Sachen halt im Detail. Ne? Ich erinnere dann nur an die Sache mit der Majestätsbeleidigung und so, ne? Ausländische Staatsoberhäupter, solche Dinge. Das gibt's schon. Aber ja, es soll ja jetzt noch ausgeweitet werden mit der Reform vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die ja das Bundeskabinett jetzt verabschiedet hat. Das kommt jetzt in den Bundesrat und wenn es da dann durch ist, wird es in den Bundestag eingebracht und dann, ja, wenn das Kabinett das natürlich haben will, dann werden es ja CDU und SPD dann wahrscheinlich abstimmen und die haben ja nun mal die Mehrheit. Von daher könnt ihr euch schon mal darauf einrichten, dass das dann auch gesetzt wird. Ja. Finde ich klasse. Kann man davon ausgehen, ja. Das ist Blödsinn, wenn noch gesetzt wird. Auf jeden Fall, es ging ja um diese Sache mit dem Melden und vor allen Dingen, dass jetzt die Sachen nicht nur gelöscht, sondern auch gemeldet werden müssen und dass sie da so viel jetzt aufbauen wollen an Juristerei, an Staatsanwälten und so, die das dann alles verfolgen können. Und ja, das ist meines Erachtens nach das viel größere Problem für unsere Demokratie als alle Anschläge dieser Welt. Weil wenn sie dann mit ihren super tollen von der Amadeo Antonio Stiftung und diesen ganzen Idioten ausgedachten schiefen Weltsichten da auf die Leute losgehen und dann irgendwie gucken, wer da irgendwie dann nicht genau, also einer von dieser Sorte von Leuten ist, wo sie jetzt meinen, dass sie halt dazu die ganze Gesellschaft dann infizieren mit ihren bösen Gedanken und dieses ganze Zeug, was wir heute schon alleine wieder alles gelesen haben, was die ganzen Menschen alle meinen, dass ja irgendwelche Dinge hier stochastischer Extremismus, bla bla bla, man redet irgendwie um heißen Brei herum und hinterher wird dann überall die Gesellschaft in den Arsch und da dann jeden Mist irgendwie probieren, mit aller Härte dann irgendwie nachzugehen, in der Hoffnung, dass das irgendwie dann das Böse besiegt, aber in Wahrheit werden sie damit nur das schaffen, dass immer mehr Leute sich abwenden vom Staat und es nur noch wahrnehmen, dass der Staat nur noch dazu da ist, um sie zu gängeln. Und wenn ihnen irgendwas passiert, wenn sie irgendwie in Gefahr sind, wenn ihre Freiheitsrechte eingeschränkt werden, die sich alle mit verschränkten Armen hinstellen und nichts machen, weil es ausgeht von irgendwelchen Leuten, mit denen sie sich nicht anlegen wollen. Und das ist die große Gefahr. Das ist die große Gefahr für unsere Gesellschaft, die genau diese Ansicht dann die Leute dann bekommen werden, wenn das wirklich so läuft, dass es da mit zweierlei Maß gemessen wird, wie wir ja jetzt schon teilweise haben, aber halt eben ja nicht so richtig funktioniert, weil es ja die Möglichkeiten gar nicht gibt, da so einzuschreiten. Aber wenn sie das jetzt wirklich haben wollen und machen wollen und durchsetzen wollen, dann ist das meines Erachtens nach brandgefährlich und das ist denen, denke ich mal, selber nicht bewusst. Also, dass sie. Ja, es ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ne? Wenn wir mal, die haben das ja hier auf so einem One-Pager ganz knapp dargestellt, kann man ja kurz durchgehen, was es ist nochmal, um es in Erinnerung zu rufen. Alle strafbaren Inhalte, das ist ja immer eine Abwägungssache. Ja, was ist strafbar, was ist nicht strafbar? Deswegen wird wahrscheinlich eher gemeldet werden, als nicht gemeldet werden. Ja. Müssen jetzt gemeldet werden. Bislang mussten sie nur gelöscht werden, jetzt müssen sie gemeldet werden. Es muss ein Meldesystem etabliert werden, was kompatibel ist mit den Behörden. Das ist auch nochmal so ein Klotz in der Sache. Und wenn nicht, dann muss man eine Strafe von 50 Millionen zahlen. So. Hetze, Drohung und Beleidigung im Netz wegen der besonders hohen Reichweite härter bestraft. Das heißt, da wird quasi in den Strafkatalog das als erschwerte Strafgrund mit hinzugefügt. Auskunftserteilung von den Anbietern der sozialen Medien für die Strafverfolgungsbehörden muss vereinfacht werden und es muss da im Zweifelsfall transparente Systeme etabliert werden, die Transparenz ermöglichen gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, was ja bislang auch noch nicht so ist. Üble Nachrede und Verleumdung gegen Kommunalpolitiker wird künftig schärfer bestraft. Der Unterschied zwischen übler Nachrede und Verleumdung ist, bei Verleumdung weißt du, dass du lügst und es wird bis zu 3 Jahre bei übler Nachrede und bis zu 5 Jahre bei Verleumdung. Das ist der Unterschied zwischen übler Nachrede und Verleumdung. Hier hätte ich jetzt was gesagt, aber gut. Ja, okay. Und dann noch ein Punkt mit Leute, die in Notfallambulanzen arbeiten und die werden jetzt wie Katastrophenschutzhelfer oder sowas mit besonderen Schutzrechten nochmal ausgestattet, weil die ja öfters angegriffen werden. Fand ich auch ein Punkt, wo das hat der Gauland ja sogar vorhin gesagt im Interview. Dass hier aufgetreten ist, fand ich interessant. Hm. Und besonders perfide der allerletzte Satz oder der vorletzte Satz. Die eigene Meinung frei, unbeeinflusst und offen sagen, Verzeihung, und sich darüber austauschen zu können, stellt einen Grundpfeiler der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dar. Und das ist quasi die Begründung, warum man jetzt die Sachen melden muss. Ja, ich habe auch schon von Leuten gelesen, die meinten so, ja, dann ist eben die Meinungsfreiheit ein klein bisschen eingeschränkt, das ist mir nicht so wichtig. Ist mir nicht, finde ich nicht so schlimm. Nur ja, ich finde nochmal, in diesem verroten Umfeld kommt es schon jetzt dazu, dass bestimmte Meinungen aus Sorge von solchen Reaktionen nicht mehr geäußert werden. Dies kann sogar dazu führen, dass sich Menschen vollständig aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Damit sind der freie Meinungsaustausch im Internet und die Meinungsfreiheit gefährdet. Ja, aber das Melden, das schüchtert die Leute nicht noch mehr ein. Nee. Ja? Also das ist so richtig perfide. Ja, vor allem, wenn ich das schon wieder lese, bestimmte Meinungen. Hm. Bestimmte Meinung ist ganz schön unbestimmt. Linke Meinung, schreibt das doch hin, wenn ihr es meint. Also. Ja, linken Hass eigentlich meinen sie auch, ne? Wahrscheinlich. Ach, das gibt's ja nicht, Entschuldigung. Ja. Aus Sorge vor solchen Reaktionen. Was, Widerspruch oder wie? Das ist doch genau der gleiche Scheiß, wo er sich sonst hinstellt und sagt so, ja, das muss man dann, man kann ja alles sagen, aber da muss man dann damit rechnen. Es sei denn, es sind irgendwelche Leute, die kleine Gefühlchen haben, die man nicht beleidigen kann. Aktivisten für die gute Sache. Dann geht das schon. Aber hier ein Wort, was mich ja auch noch getriggert hat in dem Ganzen, sind die sogenannten Gefahrenabwehrbehörden. Die Schnittstelle soll genutzt werden und die Auskünfte sollen gegeben werden an Strafverfolgungsbehörden und Gefahrabwehrbehörden. Und Gefahrabwehrbehörden ist quasi durch die Blume gesagt internationaler Datenaustausch mit Schengen-Staaten. Genau. Hier ist mein Anwalt für IT-Recht, der hat auch sich damit beschäftigt und gesagt, vor allen Dingen, dass sogar die ja auch kleine Portale und eben auch ein bisschen Dating-Portale und so weiter Passwörter herausgeben werden müssen. Also er sah das schon auch ziemlich als Eingriff an. Dieses neue Gesetz, ja, und die Weitergabe ins BKA und der Herausgabe und so weiter. Ja, das sagt natürlich nur nichts über die Verschlüsselung aus, aber ja, da hoffen sie dann, dass sie irgendwie Daten trotzdem kriegen oder so. Aber es geht vor allen Dingen auch um Adressdaten und so ein Quatsch, wo ich mich frage, wo sie denn überhaupt her haben. Ne? Kurzer Break. Jetzt haben auch die offiziellen Hochrechnungen bei ARD und ZDF die AfD bei 5,1% zumindest sitzen. Die anderen Werte sind relativ unverändert, inklusive der FDP, die bei 5,0 weiterhin sitzt. Oh, jetzt ist die Stimmung umgeschlagen, ha? Coronavirus, Ukraine protesters attack buses carrying China evacuees. Ich frage mich, was in deinem Kopf vorgehen muss, wenn du Bedenken hast, wegen einem Virus den Bus anzugreifen und dem Leute die den wahrscheinlich vielleicht haben könnten, wo ich mir denke, ich keine Ahnung, ich beim Nachdenken haben manche Leute Pech, aber den Bus angreifen, seid ihr, ich keine Ahnung, ihr dürft ruhig euren Unmut ausdrücken und so, aber ich würde das nicht, indem ich den scheiß Bus mit den Leuten angreife. Naja, gut. Soweit ich das verstanden habe, haben die den Bus angegriffen, um ihn davon abzuhalten, in ihr Dorf zu fahren und die Leute dort abzuladen. Also ich verstehe schon in gewisser, also nicht, dass ich das gut heiße, aber ich verstehe in gewisser Weise, worum es denen ging. Aber warum wird die denn in die Ukraine evakuiert? Das sind ukrainische Staatsbürger, die aus China geholt wurden. Oh, okay. Ja. Jetzt in irgendeiner Gemeinde gibt es halt ein leerstehendes Gebäude, wo das passt. Ja, und da wollte man die jetzt für 2 Wochen einquartieren. Und die Bewohner dieses Ortes waren halt nicht erfreut. Und ich denke auch nicht, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung, dass wir solche Szenen bei uns nicht sehen werden. Welche Gemeinden haben wir denn auch? Da kann ich... Fälle. Bitte? Italien hat jetzt auch Italien Fälle, hat massive Abriegelungsregeln inzwischen ergriffen, ne? Fußballspiele abgesagt, Geschäfte geschlossen, Schulen bis auf Weiteres geschlossen. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass über Italien, über die Mittelmeer-Connection auch immer noch Flüchtlinge in den Norden Europas gelangen. Und wir kontrollieren weiterhin die Grenzen nicht. Und ja, ich bin ja kein Risikoanalyst, aber irgendwie halte ich das für ziemliche Kopflosigkeit. Alles klar. Bei der Berichterstattung finde ich es besonders seltsam, dass immer davon gesprochen wird, dass die Leute in eine zweiwöchige Quarantäne kommen. Ich habe ja hier schon vor über zwei Wochen gesagt, dass es medizinisch bekannt ist, dass die Quarantäne bis zu 4 Wochen oder bis zu 6 oder 8 Wochen mindestens dauern müsste, weil es halt unterschiedliche Krankheitsüberträger gibt, weil bestimmte Menschen anders von der Krankheit betroffen sind als andere. Und bei manchen reicht 3 Wochen aus, bei manchen ja, ist man bis zu 8 Wochen von der Quarantäneperiode ausgegangen. Und Leute, die vor über 2 Wochen in Quarantäne gekommen sind, sind auch weiterhin in der Quarantäne. Die sind noch nicht aus der Quarantäne entlassen worden. Deswegen wundert mich, dass das immer so gesagt wird, ja, jetzt 2 Wochen unter Quarantäne. Weil die Leute, die schon seit 2 Wochen in Quarantäne sind, sind weiterhin in Quarantäne. Aber das Ding ist doch, Abschreibeeffekt oder so bei Journalisten. Ne? Es geht doch um den Inkubationszeit, um festzustellen, also nach 2 Wochen ist das spätestens ausgebrochen. Sobald. Nein. Das ist seit Wochen bekannt, dass das nicht so ist, weil es gibt halt unterschiedliche Typen, so, das hatte ich hier ja auch schon mal berichtet, es gibt unterschiedliche Typen von wie das auf Menschen unterschiedlich wirkt und bei manchen, die haben keine Symptome bis zu 8 Wochen. Und das sind tatsächlich sogar die Leute, die eine erhöhte Übertragungswahrscheinlichkeit haben. Das Symptomlose ist das Problem ein bisschen, ne? Dass man das gar nicht so richtig erkennen kann. Muss es jetzt irgendwie viral nachmessen oder so. Ne? Und dann gibt es ja noch das andere Phänomen, dann wiederhole ich es nochmal, dass die Leute Symptome zeigen, krank werden und sich wieder erholen, aber dann das nochmal passiert und nochmal passiert und jedes Mal, wo das passiert, wird das Immunsystem schwächer und nach einer gewissen Iteration versterben halt viele Leute. Das ist ja auch der bekannte Krankheitsverlauf, ja. Und deswegen passt das mit den 2 Wochen einfach vorne und hinten nirgendwo. Und die Einschläge kommen auf jeden Fall näher. Lest The Stand von Stephen King. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Für die Zeit danach. Der King wettert immer gegen Trump auf Twitter. Ja, ich weiß, aber er hat auch genauso gesagt, man darf Kunst nicht an Diversität messen, sondern muss sie an ihrem Inhalt messen. Also der scheint einer von denen zu sein, mit denen man sprechen kann. Beyond Counterterrorism, Defeating the Salafi Jihadi Movement. Das ist ein guter Artikel, den ich euch empfehle, der amerikanische Strategie diskutiert, wie man Ideologie besiegen kann, weil wir das ja auch jetzt die Tage darüber hatten, wie man gegen eine Ideologie kämpft und wir die Informationen scheinbar aus der islamischen Diskussion nicht auf die neonazische Diskussion überschwappen lassen, leider. Das Gasglut feels different. Wir haben Überangebot an Gas auf dem internationalen Markt und der Preis verfällt und es sieht danach aus, dass er noch weiterfallen wird und der Artikel geht drauf ein, warum. Ja, und die Antwort ist Amerika hauptsächlich. Weil die Amerikaner machen halt mit ihrem überschüssigen Gas, das verflüssigen sie, das ist zwar nicht sehr effizient, aber es ist effizienter, als das einfach in Brand zu stecken, weil man es nicht lagern kann. Ja, und deswegen wollen die es exportieren und das machen sie ja auch, wir haben es ja auch vertraglich zugesichert. Die größten Abnehmer vom Liquid Natural Gas sind allerdings Japan und Südkorea weltweit, mit extremem Abstand. Das ist ein netter Artikel, der ein bisschen rekapituliert, wie denn Beeinflussungskampagnen von Russland in Deutschland aussehen. Und Lisa hängt mir zwar zum Hals raus, wird ja auch wieder aufgegriffen, aber der Artikel ist an sich ganz gut geschrieben. Also empfehlenswert zu lesen. Also mit Ostpolitik und tralala. Also, ja. Was macht das ganze Hass, die ganzen Hasspostings? Hm? Machen die ganzen Hassprostings? Vielleicht? Das kommt alles aus Russland. Das ist der Russe. Das meinte ich. Perfekt. Systemic risk in the broad economy. Es gibt mehr Risiken wie den Finanzsektor und das ist eine ganz gute Studie, die darauf eingeht. Ich habe sie leider noch nicht lesen können, sie wurde mir aber wärmstens empfohlen. Sie soll gut sein und amerikanische Risiken für eine neue einen ökonomischen Abschwung darstellen. Und ich bin mal gespannt. Also, ja. Wollt euch nicht vorenthalten. Brand ist generell immer ganz gut, ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Oder ein Auge auf die Weltraumaffen, weil ich regelmäßig daraus zitiere. Study finds quarter of climate change tweets are from bots. Aber meistens halt Klimawandel entkräftend. Weil ich habe das gesehen, dass die Leute meinen, das ist die Schattenarmee von der Greta. Und how dare you have bots? Also, ja. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass halt viel Bot-Gespamme vorhanden ist. Also jetzt eher pro Klimapanik, sag ich mal, oder umgekehrt. Ja, gegen den bösen Klimawandel, dass es den nicht gibt, mit Kritik. Und hat scheinbar gefunden, dass organisch der Support für die grüne Bewegung da ist. Ich mir auch nicht so ganz sicher bin, aber ich habe mir die Studie selber nicht im Detail angeguckt. How terrorism ends, understanding the decline and demise of terrorist campaigns, hätten wir eigentlich komplett vorziehen sollen, weil anstatt sich mit Hanau oder mit Halle oder mit Christchurch oder mit Nizza oder mit Paris zu beschäftigen, empfehlen, ein Buch über Terrorismus selber zu lesen, was Terrorismus als Trend erfasst, sich nicht an Einzelfällen oder an einzelnen Ereignissen aufzuhängen, weil das Buch beschreibt halt auf wissenschaftliche Art und Weise, was ein Staat tun kann, wie das in der Vergangenheit war. Natürlich gibt es auch immer schwarze Schwäne, dass sich Sachen ändern können, aber das Buch tut halt mit einer historischen Studie ziemlich gut darstellen, wie man Terror überwinden kann. Und in der Regel ist das politische Partizipation, also was auch ein bisschen einen nicht so glücklich macht, weil man die Extremlager nicht an der Macht sehen will, aber ja, ich empfehle euch auf jeden Fall das Buch. Und das Ding ist, worüber man, also warum man so Angst hat vorm Terror, ist, dass eine Terrorkampagne, die kann eben zu einer Insurgency, also zu einem Aufstand werden. Und hier gibt es ein sehr gutes Buch, auch von Rand, How Insurgencies End, also wie Aufstände beendet werden. Also im Irak hatten wir einen Aufstand, ISIS ist eigentlich auch, man nennt es immer Terrorkampagne, aber eigentlich ist es eine Insurgency, so wie sie agieren, auch wenn sie Territorium erobern konnten. Und worauf ich hinaus will, ist, mit den beiden Büchern habt ihr Fachwissen, was irgendein Anteil der Journalisten zu dem Thema nicht besitzt. Und es ist halt ja, Industriestandard, die beiden Publikationen, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ja. Ich hätte zwischendrin noch mal was Aktuelles, nämlich ja, nazifrei Rock City Hamburg. Erste Prognosen zur Bürgerschaftswahl. AfD unter 5%. Hammer, große Freude in der Panikzentrale. Schön, dass er sich da so weit aus dem Fenster gelehnt hat. Der Udo. Echt, twittert er jetzt, oder was? Ja. Oder Sasan Cebli, Wahnsinn in Hamburg, die SPD ist klarer Sieger und die AfD ist inshallah draußen. Ja, aber Verrohung, Provokation, nee, ich kann ja schon mal inshallah sagen, ne? Das ist ja so wie Allahu Akbar, das sagt man ja auch, wenn man eine schöne Frau sieht, ne, Safsa? Also ich meine jetzt nicht dich mit schöner Frau, nicht, dass du dir was einbildest. Und Chatgras sagt gerade jemand, ein Zug mit zwei Coronavirus-Verdachtsfällen an der österreichischen Grenze gestoppt. Na, prima. funktioniert ja doch die Grenzen offensichtlich. Komisch. Ja, in England sollen die Grenzen jetzt wieder funktionieren. Also, die haben jetzt diese neue Regelung, nach der sie dann die Zuwanderung per Qualifikation steuern wollen, auch erst ins Parlament eingebracht wohl. Aber ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das auch ja, so das lange Ziel gewesen ist oder so, dass sie dann doch die Ausländer rausschmeißen. Das ist dann schon irgendwie auch der Endeffekt von so einer rechten Regierung, wenn es dann mal so weit ist. Ne? Ist jedenfalls mein Eindruck davon, ihr könnt ja gerne anders sehen. Nur die machen jetzt eben strengere Regelungen offensichtlich und ja, finde ich auch hart auf jeden Fall. Moment mal, also die wollen ja nicht die Leute wirklich rausschmeißen, sondern es geht ja um Zuwanderung und dass sie da sagen, und ich fand das ganz interessant. Ja, die rausschmeißen, dann machen dann so und so Zeit nicht das und das erreicht haben oder so. Da gab es schon auch. Ja, die Ministerin sagt, es wird eine ganz klare Punkteregelung geben, wo du halt verschiedene Sachen abhaken kannst, wie gut du Englisch kannst, wie ist deine Ausbildung und so, und wenn du genug Punkte schaffst, darfst du einwandern. Und finde ich gar nicht so eine dumme Idee, muss ich sagen. So würde man nämlich dann auch die Fachkräfte kriegen, die man angeblich will, und halt keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Ja, hier mit den Krankenkassen ist es angeblich nicht so schlimm, jedenfalls. Da zahlen die Zuwanderer angeblich mehr eine zu einen als rausholen. Und zwar sind die Kosten bei etwa 6,9% und die Einzahlungen der Zuwanderer bei 7,6 oder so oder 7,8. Was in dem Dreh war der Unterschied. Ja. Ja, und sie schreiben hier allerdings auch, dass mit Zuwanderern in diesem Fall nicht Flüchtlinge gemeint sind. Und sie schreiben allerdings auch, dass die Flüchtlinge sowieso extra laufen, weil es bei denen halt das Amt direkt bezahlt. Ja. Und ja, von daher. Also ich zähle normalerweise Flüchtlinge auch nicht hundertprozentig so richtig dazu, weil die müssen ja eigentlich auch wieder weg. Oder die wollen ja eigentlich auch wieder weg. Die sind ja, wollen ja normalerweise wieder abhauen. Ne? Und das sind ja immer nicht alle schon richtig. Aber gut, prinzipiell keine schlechte Meldung, finde ich jedenfalls. Ja, der Ethikrat, der Deutsche, hat eine Empfehlung rausgegeben, wie man mit Jugendlichen umgehen, die glauben, sie werden Transgender. Das ist so ein Trend momentan. Das von einem Bekannten gehört, die arbeitet in so einem Jugendheim, dass bei denen Jugendlichen in jeder von deren Schulklassen überall jeweils einer ungefähr sitzt, jetzt der Transgender ist oder sich so fühlt oder meint. Er müsste sich in den Bund anziehen oder gemischt. Und der Deutsche Ethikrat ist der Meinung, dass man da natürlich beratend zur Seite stehen soll, aber auch eben abschätzen soll, ob die jetzt mit der Wichtigkeit der Entscheidung klarkommen oder so. Und da muss ich sagen, das würde ich dem Jugendlichen grundsätzlich nicht so richtig zutrauen. Und vor allen Dingen dann eben Hormone zu vergeben oder zu geben und das ja, das zu unterstützen und so, das finde ich echt schwierig. Ne? Also gut, schreibt auch selber, dass dann ja auch die Gefahr besteht, dass sie unfruchtbar werden und so weiter. Deswegen macht man sich da auch schuldig, wenn man denen hilft eigentlich, oder? Aber auch gerade in dem momentanen Klima, wo das ja auch so, das mögen jetzt vielleicht Leute böse finden, aber ich würde sagen, eine Modeerscheinung ist. Ne? So ja. Wie früher, wenn man sich halt, war man Punk oder ist mit kaputten Hosen in die Schule gegangen oder Lederjacke oder irgend sowas und so, wollen heute halt auch Leute anders sein. Sie schreiben hier allerdings auch, dass die das nicht selber entscheiden sollen. Also das schreiben sie ja auch. Ich weiß nicht, wie ist denn der Stand der Dinge? Entscheiden die das selber? Nö. Im Moment gibt es gar nichts irgendwie in Deutschland für die Kinder. Ich weiß in Amiland, das ist ja so schlimm, ne? Hört man zumindest auch mal diese Sachen, ja. Aber in Deutschland haben wir ja nach wie vor diese Regelungen, die sie ja immer ablehnen mit diesen Alltagstests, dass du quasi ein paar Jahre irgendwie gelebt haben musst in dem anderen Geschlecht, bevor du da irgendwie deinen Stand ändern kannst und solche Dinge. Und bevor die Leute nicht erwachsen sind, passiert da gar nichts. Also ich glaube, für die Eintragung im Pass als drittes Geschlecht, da brauchst du noch ein paar andere Voraussetzungen. Was wir nur schon, ja, das ist nochmal wieder eine ganz andere Nummer mit diesem dritten Geschlecht. Aber was wir auf jeden Fall in der Vergangenheit gehabt haben, sind diese geschlechtsangleichenden Operationen bei den Säuglingen schon, dass sie dann, wenn sie da irgendwelche intersexuellen Geschichten hatten, dass sie dann das gleich so früh wie möglich irgendwie gemacht haben. Und in den meisten Fällen haben sie die Leute dann halt zu Frauen gemacht. Und da gab es ja dann auch ziemlich heftige Fälle dann halt von Leuten, die dann im späteren Verlauf sich halt eher als Männer gefühlt haben und dann damit leben mussten halt, dass sie da quasi dann verstümmelt worden sind. Weil es irgendwie hieß so nach dem Motto, ach ja, wir können da leicht ein Loch machen, so nach dem Motto und solche Dinge. Ja, ist bestimmt auch so, dass es einfacher geht. Klar. Ja, ich weiß es nicht genau, wie es heute ist. Ich weiß zwar, dass sie da auch schon länger gegen kämpfen, sozusagen, dass es in den Krankenhäusern noch gemacht wird. Und ich denke mal so, vielleicht verschiedene Ärzte schon Abstand nehmen davon oder so. Ja, aber manchmal dauern solche Entwicklungen eben auch eine ganze Weile. Ne? Ja, es geht hier um Homöopathie bzw. Globuli. Und ja, man kann nicht wirklich nachweisen, dass es keine Wirkung hat. Man kann zwar keine Wirkung nachweisen auch, aber man kann auch nicht wirklich nachweisen, dass es keine hat. Und deswegen kann man es auch nicht so richtig verbieten. Also das Landgericht Darmstadt hat wohl entschieden, dass die Leistungen jetzt trotzdem bezahlt werden sollen. Das, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein wegweisender Fall ist oder so, aber ja, das ist erstmal ein Fallentscheid. Dann will das ja auch keiner. Dann kannst du auch gleich Liebesperlen verbieten. Also die Kostenübernahme, ja, ist richtig, ja. Da geht es dann häufig drum. Ja. Aber warte mal, weiterbezahlen sollte doch nicht nach dem Kriterium sein von, ob es nicht nachweisbar ist, sondern so, ob es nachweisbar ist. Ist nicht wirklich nachweisbar, es wirkt und es wirkt nicht. Bei manchen wirkt es, bei manchen nicht. Ja, aber dann man weiterzahlt. Ich meine, wenn ich eine Therapie mache, wo ich Leuten mit einem Schuh auf den Kopf hau und dann geht es denen auch besser, sage ich auch so, besser als nix. Ja, hast du denn eine? Oder nicht? Ja, komm, finanzier mir meine Schuhschlagtherapie. Aber ich könnte ja auch nach der Prämisse könnte ich auch Leitungswasser in Flaschen füllen und sie als Apfelsaft verkaufen. Nur weil der da drin nicht nachweisbar ist. Ja, also eben. Das ist absoluter Quatsch. Das ist einfach die fucking Globuli-Lobby, die es wirklich gibt. Die Story, die ich erzählt habe, war wohl eine andere. Hier geht es um Schwangerschaftshormone. Ob die jetzt in den Kugelchen nachweisbar sind oder nicht. Und das war wohl nicht der Fall. Ja, ist nicht im Mittel enthalten. Okay. Können sie es auch nicht verbieten. Also die wollten es wohl wirklich vom Markt nehmen. Mhm. Nee, aber sie haben ja jetzt gesagt, es ist kein Hindernis. Nur weil da draufsteht, es wäre da drin, ist aber in dem Präparat nicht nachweisbar ist, kann man es trotzdem immer noch so nennen. Deswegen habe ich ja den Apfelsaftvergleich gesagt. Ja, also. Ja, den Fehler, den die Leute damit machen und auf so falsche Schlüsse kommen, ist halt, ja, der Nachweis von Abwesenheit ist nicht dasselbe wie die Abwesenheit von Nachweis. Aber ja. Brisantes Ergebnis, Entwicklungshilfe landet in Steueroasen. Ja, ich gab's wohl an der Weltbank einen Vortrag und der für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Und zwar hieß es demnach, dass 5% aller Entwicklungshilfe weltweit in Steueroasen verschwindet, bei reichen Leuten in der Tasche sozusagen. Nein, doch. Oh. Ja, okay. Ja, das Thema Entwicklungshilfe ist sehr schwierig. Also ich weiß jetzt nicht, Weltbank spielt da eine sehr große Rolle, aber die International Bank of Settlements hatte auch eine große Rolle gespielt, weil da wurde anscheinend eine Studie angefertigt, genau zu diesem Thema, was mich verwundert, weil normalerweise macht man da einfach keine Studien und übersieht das geflissentlich. Weil das Problem ist, in der Entwicklungshilfe spielt die Diplomatie auch immer eine große Rolle. Das muss man immer. Wenn man was Gutes tun will, dann muss man gewisse Reibungseffekte mit immer einplanen. Ja, da kann man nicht genug Geld in das Projekt stecken, dass, ich nehme jetzt einfach ein dummes Beispiel, ein Brunnen gebohrt wird, sondern man plant das Projekt direkt so, dass 10 Brunnen gebohrt werden, dass zumindest 2 auch wirklich fertiggestellt werden und nicht das gesamte Geld versickert. Ja, die Zahl von 5% ist lächerlich. Ja, das ist nur mal so nebenbei. Also. Man muss ja auch nicht mehr, dass er mehr wäre. Ne? Aber, ja. Zu dem Thema ist auch der Dictator's Handbook, Why Bad Behavior is Almost Always Good Politics. War das nicht Machiavelli? Nein. Die Pfadfinder diese amerikanischen Pfadfinder, die Boy Scouts, die hatten ja vor einer Weile schon mal Probleme, was sich da irgendwie Mädchen anmelden sollen, müssten, könnten oder so. Und jetzt haben sie noch mehr Probleme, weil nämlich einige ehemalige Mitglieder ihnen sexuellen Missbrauch vorwerfen. Deswegen haben sie sich jetzt aufgelöst. Es gibt keine US-Pfadfinder mehr. Vielleicht gibt es noch andere Gruppen, weiß ich nicht. Aber die Boy Scouts, die gibt es jetzt nicht mehr. Ob es die Girl Scout noch gibt, gehen wir von aus. Moment mal. Ja, die haben sich Insolvenz angemeldet. Und Insolvenz Um Vermögen zu schützen und Entschädigung zu leisten. Das heißt nicht, dass sie sich aufgelöst haben. Ja, aber Insolvenz heißt für mich, dass sie sich demnächst auflösen, spätestens. Ja, Insolvenz heißt, dass sie unter Gläubigerschutz stehen und sich restrukturieren dürfen. Ja. Ich denke auch, da wird wahrscheinlich irgendwann ein neuer Verband gegründet werden oder so, der dann Mitgliedergleich wird oder sowas, aber aufgelöst haben sie sich halt nicht, noch nicht. Es geht hier um den Dachverband. Ja, es gibt ja ein ich nehme jetzt einfach falsche Begriffe, ein Bundesverband, ein Regionalverband in den Staaten und dann auf lokaler Ebene auch nochmal verschiedene Chapter. Ja, und der Dachverband, der übernimmt ja irgendwelche Sachen wie regionale Kooperationen oder irgendwelche Pensionsfonds für Vereinsfunktionäre oder sowas, wo sich die örtlichen Chapter zusammenschließen, um große Sachen zu finanzieren. Auf lokaler Ebene ändert sich gar nichts, das haben sie angekündigt. Die Insolvenz des Dachverbandes hat halt nur den Hintergrund dieser Klagen, ja, um halt quasi genug Vermögen vorzuhalten, um einen Fonds gründen zu können, um die Leute zu kompensieren. Auf örtlicher Ebene, alle Wanderfahrten und sowas gehen weiter. Okay. Ja. So, und hier haben wir zum Abschluss mal einen Verschwörungstheoretiker, der alles gegeben hat, um seine Verschwörungstheorie zu beweisen. Klingt auch nach einem Schlaufisch schönen Tod, ne? So mit der selbstgebauten Rakete. Ich glaube, wir hatten den auch schon mal in irgendeinem Stream. Ja, er hat mit einer selbstgebastelten Rakete versucht, die flache Erde-Theorie zu beweisen. Genau, und er hat es schon mal hoch genug bekommen. Er hat das schon mal gemacht, da ist er nur 570 Meter hochgeflogen und konnte deswegen nicht so genau den Rand von der Scheibe sehen. Und hat gesagt, deswegen mache ich das nochmal. Diesmal waren es, glaube ich, 1,5 Kilometer. Aber das Problem war, dass der Fallschirm seiner Kapsel nicht aufgegangen ist. Das heißt, wir werden es nie erfahren, ob er von da oben den Rand der Welt gesehen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass CIA und NSA da irgendwie mit so einem Satelliten den weggelasert haben, den Fallschirm oder so. Ja. Space Wars. Oder so. Ja, ein tragisches Ende für den. Ich muss sagen, der war immer ein sehr sympathischer, weil der hat halt nicht irgendwie großartig propagiert die Sachen, sondern einfach, ich will es wissen und ich probiere das und wenn ihr wollt, dann könnt ihr mir helfen, dieses Projekt zu finanzieren. Und der hat wohl auch das Geld, alles Geld auch wirklich in die Projekte gesteckt und nicht irgendwie auf großem Fuß gelebt oder so. Also sympathisch für die Umstände. Ja, aber so jemand hätte in Deutschland ja gar keine Chance. Also in Deutschland würde er nie irgendeine Erlaubnis bekommen für den Blödsinn. Das ist ja... In Deutschland haben wir unseren eigenen Blödsinn. Wer soll mit seinem Blödsinn weggehen hier? Globuli, Alter. Ich finde seinen Blödsinn gut. Ich habe mich mal für Gyrokopter interessiert, aber der muss ja auch zum Flughafen, ne? Zum Flugplatz irgendwo. Zur Rechten von Axel Stoll und diskutiert mit ihm die Vorzüge und Nachteile des hier Implosionsantriebs nach Schauberger. Tja, ja, Meinungsfreiheit hast Blödsinnsfreiheit. Das auch, ja. Und ich werde dafür kämpfen, dass so Idioten wie er weiterhin sich in die Luft schießen können. Ich glaube, da auch geht auch mal so ein Trend, dass die Leute irgendwie Bücher zusammengeschrieben haben oder so. Und immer eben nur mit so Tweets. Und wenn man Bücher schreibt, dann muss man natürlich auch, hat man ja häufig auch Fantasie oder so. Ich meine, so Fantasiegeschichten, die können ja auch mal brutal sein oder so. Es muss ja auch alles möglich sein irgendwie im Netz, finde ich. Dass die Leute Geschichten ausdenken. Fragst du und am Ende kommt dann so ein Marquis de Sade und sowas. Nee. Ausländer um. oder so. Ja, geht in den Wald, lasst euch nicht gendern. Zerschmettert fördert was. Praxis, bitte nur gewaltfrei. Ja, fördert was der Freiheit dient, zerschmettert was der schadet. Und sagt nein zur Revolution und Terror. Bitte. Oder so. Also so eine friedliche Revolution vielleicht? Na, keine Revolution. Eine Revolution der guten Laune. Oh, Fasching, hello. Weißt du, was war so, in Düsseldorf los? Da sind ja schon Sachen abgesagt worden, Preis. Ist es so stürmisch bei euch? Ja, also es ist sehr laut auch draußen die ganze Zeit. Sturm kann ich bestätigen. Ja, stimmt, habe ich noch. Ätzend. Dann bis nächste Woche. Also wenn ihr, pass auf, wenn ihr in den Wald geht. Wie immer. Und ja, die Hochrechnungen sind immer noch bei 5,1%. Also könnte sein, dass es morgen wieder jede Menge gutes Salz gibt. Also nehmt eure Gefäße mit und sammelt es ein. Genau, nächste Woche werden wir es vielleicht auch mal im Stream irgendwo erwähnen. Keine Ahnung, mal schauen. Niemals. Power to the people statt power to anything, sage ich nur. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Aber nicht Gewalt. Nutze die Macht, Luke. Ja, ja.